Als wir noch eine Wehrpflicht hatten, geschah es nicht selten am 20. Juli, dass wehrpflichtige Soldaten in öffentlichen Gelöbnissen ihren Treueeid auf die Bundesrepublik Deutschland ablegten. Das war kein Zufall. Am 20. Juli 1944, heute vor 80 Jahren, scheiterte ein Attentat auf Adolf Hitler, das hohe Offiziere vorbereitet hatten und mit dem ein Machtwechsel eingeleitet werden sollte. Seitdem verbindet sich mit dem Datum des 20. Julis der deutsche Widerstand, in dem die Bundeswehr eine ihrer Haupttraditionslinien als demokratische Armee sieht. Es war kein einfacher Weg dorthin, denn die NS-Propaganda hatte die Verschwörer als Vaterlandsverräter gebrandmarkt. Und dieses Verdammungsurteil wirkte nach dem Krieg nach. So war es ein großer Schritt in der demokratischen Neubewertung der Vergangenheit, den Widerstand von befehlsgebundenen Soldaten gegen den Diktator als moralisch berechtigt, den Tyrannenmord als ethisch erlaubt anzusehen und als historisches Vorbild zu betrachten. Dabei geriet in der Erinnerung an den 20. Juli leicht aus dem Blick, dass dieser Versuch der Entmachtung des NS-Regimes nicht von Offizieren allein unternommen wurde, sondern von einem Bündnis von zivilen Akteuren getragen wurde, in dem zum Beispiel auch Sozialdemokraten und Gewerkschafter engagiert waren und in dem nicht nur Männer, sondern auch Frauen ihr Leben riskierten. Ludger Fittgau lässt in seiner Langen Nacht über den 20. Juli 1944 Beteiligte erzählen und stellt diesen zivilen Anteil des Umsturzversuchs dar. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine Lange Nacht über den wunderbaren Erich Kästner, dessen Emil, Pünktchen oder Anton oder dessen Gedichtzeilen wie »Es gibt nichts Gutes, außer man tut es« für viele Menschen meiner Generation zur kulturellen Hausapotheke gehören. Seien Sie gespannt. Sie können alle Lange Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Der Preis, den sie zu zahlen hatten, war hoch. Viele Frauen wurden zum Tode verurteilt. Manche von Plötzensee direkt in die Charité gebracht und als, es fällt einem schwer, das zu sagen, als medizinischer Werkstoff für die Wissenschaft verarbeitet. Andere verloren ihre Ehemänner, sie kamen in Gefängnisse und Konzentrationslager, ihre Kinder wurden in Heime gebracht, ihre Identität beraubt und umerzogen. In der Nachkriegszeit mussten sie sich als Frauen von Volksverrätern beschimpfen lassen. Sie bekamen keinerlei finanzielle Unterstützung, ihre Kinder wurden geächtet und isoliert. Sie mussten tragen, was untragbar war. Diese Frauen waren couragiert und hatten großen Mut. Dafür gebührt Ihnen heute unsere Anerkennung und unser Dank. Sie hören es. Diese lange Nacht zum 20. Juli 1944 beginnt nicht mit dem Stauffenberg-Attentat und dem militärischen Widerstand. Um den geht es im zweiten Kapitel. Und in einem dritten wird schließlich der zivile Flügel des Umsturzversuchs vor 80 Jahren vorgestellt. Der Anfang der Langen Nacht ist den Frauen aus sehr unterschiedlichen sozialen und politischen Milieus gewidmet, die beim Umsturzversuch des 20. Juli 1944 mitgewirkt haben. Der deutsche Widerstand bestand eben nicht nur aus Männern, deren Namen wir kennen. Er bestand auch aus vielen Frauen. Ihre Namen, ihr Wirken sind weithin unbekannt. Und genau das ist ungerecht. Es ist auch heute noch bemerkenswert. Als damalige Abgeordnete des Deutschen Bundestages spricht Elisabeth Motschmann, eine geborene Baroness von Düsterlohe und dezidiert konservative CDU-Politikerin, zum 75. Jahrestag des 20. Juli 2019 im Parlament. Ihr geht es in dieser Rede nicht um Stauffenberg und die Militärs im Widerstand, sondern um die Frauen des Umsturzversuchs. Motschmann fordert, zum 80. Jahrestag 2024 sollten in Forschung und Publizistik die Frauen, die sich aktiv gegen Hitler stellten, stärker in den Blick genommen werden als bisher. Alle Parteien außer der, was Frauen im Widerstand angeht, augenscheinlich unentschlossenen AfD stimmen dem damals maßgeblich von Elisabeth Motschmann formulierten Bundestagsantrag zu. Nicht nur die Frauen der Männer des 20. Juli waren aktiv beteiligt, sondern auch Frauen aus dem Widerstandsnetzwerk Rote Kapelle, Sozialdemokratinnen, Sozialistinnen und Kommunistinnen. Andere Frauen handelten aus christlicher Überzeugung, sie gehörten zur bekennenden Kirche. Wir erwähnen sie in unserem Antrag stellvertretend ganz bewusst alle. Denn wer gegen das menschenverachtende Naziregime Widerstand geleistet hat, der verdient unseren Respekt und große Anerkennung. Adam und Clarita von Trotz zu Solz. Es gibt ein zärtliches Foto vom letzten Treffen des Paares zu Pfingsten 1944, wenige Monate vor der Hinrichtung des oppositionellen Diplomaten. Das Schwarz-Weiß-Bild entstand im Garten von Imshausen, dem nordhessischen Landgut der Familie. Heute ist das kleine Schloss ein schönes, aber notorisch unterfinanziertes Demokratiebildungszentrum mit einer sorgfältig gestalteten Dauerausstellung zum Widerstand gegen Hitler. Das Foto von 1944 zeigt zwei junge und schöne Menschen, die sich verliebt tief in die Augen blicken. Clarita von Trotz zu Solz erlebt in diesem Moment ein letztes Mal das Glücksgefühl, das sie aus der geborgenen Kindheit kannte und erst wenige Jahre zuvor mit Adam wiederentdeckt hatte. Es ist plötzlich eben etwas verloren geglaubtes, das man auch gar nicht mehr so in der Empfindung hatte, um nicht zu sehr zu leiden wahrscheinlich. Plötzlich ist es wieder da und man spürt, also wie wunderbar das Leben sein kann, wenn solche Gefühle möglich sind. Am 17. August 1944 wurde die in Rheinbeck bei Hamburg als Clarita Tiefenbacher geborene Umsturzbeteiligte verhaftet und zusammen mit anderen Frauen von Widerstandskämpfern im Untersuchungsgefängnis Berlin-Moabit in Sippenhaft genommen. Ihre beiden Töchter wurden von dem osthessischen Familiengut Imshausen bei Bebra abgeholt und mit Kindern anderer Konspirateure in einem Kinderheim in Bad Sachsa im Harz interniert. Wer jung ist, riskiert. Clarita Tiefenbacher ist erst 22 Jahre alt, als sie 1940 Adam von Trotz zu Solz heiratet. Dass sie mit der Beziehung zu ihm ein großes Wagnis eingeht, weiß sie bereits vor dem Jawort. Denn ihr Geliebter gehört mit den später ebenfalls von den Nazis hingerichteten Helmut James Graf von Moltke und Peter Graf York von Wartenburg seit 1939 zum Kern der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis. Das verschweigt er ihr nicht. Clarita Tiefenbacher lässt sich davon nicht abschrecken, als sie den Diplomaten nach mehreren Monaten Trennung 1940 wiedersieht. Im Gegenteil. Ihre bereits im Elternhaus vermittelte Oppositionshaltung gegenüber dem Regime macht sie noch entschlossener, die gefährliche Verbindung einzugehen. Wir haben uns dann Mitte April zum ersten Mal wiedergesehen und ich hatte meinen Kopf noch nicht durch die Tür gesteckt. Da sagt er hinterher, dass ihm da klar war, dass er mich fragen wollte, ihn zu heiraten. Und als ich ihn wieder sah, das erinnere ich nun wirklich wohl bis an mein Lebensende. Da überkam mich eine solche Welle der Liebe, oder wie soll man das ausdrücken, ein so starkes Liebesgefühl, dass ich immer das Gefühl hatte, um ein Bild dafür zu brauchen, so muss es sein, wenn man sich in der Ewigkeit wieder sieht. Das waren unsere damaligen Vorstellungen. Adam von Trotz zu Solz war kurz zuvor von Reisen aus England und den USA zurückgekommen. Teilweise war er offiziell im Auftrag des Auswärtigen Amtes unterwegs gewesen. Gegenüber der britischen Regierung hatte er sich jedoch als Gegner Hitlers zu erkennen gegeben und auch in den USA Unterstützung für mögliche Umsturzplanungen in Deutschland gesucht. Clarita Tiefenbacher wird später erfahren, dass die angelsächsischen Gesprächspartner ihres Mannes irritiert davon waren, dass er nach seinen Reisen im Westen wieder nach Nazi-Deutschland zurückkehrte. War er doch ein Spion der Nazis? Die junge Frau aus dem schleswig-holsteinischen Bürgertum kennt den aus hessischem Uradel stammenden Geliebten noch nicht sehr lange. Doch eines glaubt sie ihm sofort. Als er trotz der Gefahr, durch deutsche Spione verraten worden zu sein, 1940 ins Hitlerreich zurückkehrt, ist er entschlossener denn je, das menschenverachtende Regime zu stürzen. Wir waren also dann sehr schnell verlobt und er wollte dann auch sehr schnell heiraten, denn mit der Rückkehr war ja deutlich geworden, dass er jetzt ganze Sache machen musste. Bis dahin hatte er zum Schaden seines beruflichen Fortkommens in Deutschland sich geweigert, irgendeiner Nazi-Organisation, geschweige der Partei, beizutreten. Nunmehr trat er in die Partei ein. Jetzt bekam er auch eine Anstellung im Auswärtigen Amt. Also konnte er eben dann mitten im Apparat, im Nazi-Apparat, in der Höhle des Feindes sozusagen, anfangen zu arbeiten. Dazu, das hatte er sicher im Gefühl gehabt, auch schon während seiner Reise, brauchte er einen Menschen, dem er absolut vertrauen konnte, der wusste, wie es in ihm aussah und der absolut am gleichen Strang zog. Und unsere Freundschaft aus der Zeit vor Ausbruch des Krieges hatte ihm das sehr deutlich gemacht, dass er dazu in mir eine gute Kameradin finden würde. An den Einzelheiten der Widerstandsarbeit bin ich natürlich überhaupt nicht beteiligt gewesen. Wir sollten ja möglichst wenig Konkretes wissen, weil man jederzeit mit einer Verhaftung rechnen musste. Aber wie mein Schwiegersohn es einmal ausdrückte, ihr wusstet alles und nichts. Das heißt, wir wussten ja im Prinzip alles. Und um die grundsätzlichen Fragen haben wir ja mit unseren Männern uns Gedanken gemacht oder sie in uns bewegt und ausgefochten. Aber die Einzelheiten eben nicht. Und deswegen sind wir auch im größeren Kreis nicht sehr oft zusammen gewesen. Aber wenn man mit zusammen war, dann war das ein unbeschreibliches Gefühl von, mehr kann das Leben dir nicht bieten. So hatte ich das Gefühl. Diese in einem Kreis von Menschen zu sein, die alle sich auszeichneten durch ein besonders sympathisches Wesen, die alle irgendwie schon gestandene Menschen waren, die eben ihre persönlichen Ambitionen, ihre persönliche Geltung, das, was man heute Profilierung nennt, zurückstellten hinter dem alle erfüllenden Ziel, dem alle sich verschrieben hatten und dem alle, wenn es unbedingt sein musste, auch ihr Leben zu opfern bereit waren. Das war eine Atmosphäre und das war eine Gemeinsamkeit und eine Gemeinschaft, in die durch Adam aufgenommen zu sein für mich einfach das Ziel aller meiner Wünsche bedeutete. Man darf natürlich nicht vergessen, dass der Preis für diese Gemeinschaft uns auch ständig bewusst war. Die spätere Ärztin und Psychoanalytikerin Clarita von Trotzow-Solz hatte früh Stenografie gelernt. Eine für die konkrete Widerstandsarbeit sehr nützliche Fertigkeit, die auch andere Frauen im Vorfeld des 20. Juli 1944 einbrachten. Die Umsturzpläne wurden abgetippt und vervielfältigt. Sogenannte Denkschriften für den Wiederaufbau eines demokratischen Deutschlands nach dem geplanten Sturz des Diktators verfasst. Gesprächsprotokolle konspirativer Treffen fertigte auch Käthe Kern an, fast ein Jahrzehnt lang im Untergrund eine Art Chefsekretärin des sozialdemokratischen Gewerkschaftsführers Wilhelm Leuschner. Auch er war am Umsturzversuch beteiligt und wurde am 29. September 1944 hingerichtet. Sie hat für ihn gearbeitet, sie hat also seine Briefe auch getippt und so weiter. Und es ist für mich wie ein Wunder, dass sie dann nach dem Attentat nicht verhaftet wurde. Im Schloss der alten Adelsfamilie in Imshausen in Nordhessen betreibt die Adam-von-Trott-Stiftung seit Jahrzehnten eine Begegnungsstätte für politische Bildungsarbeit. Im Februar 2022 hat sie zum Beispiel den damals 87 Jahre alten Hans-Joachim Landzettel eingeladen, im kleinen Kreis von seiner Tante Käthe Kern zu erzählen. Die Widerstandskämpferin ist zu diesem Zeitpunkt in ihrem Heimatland Hessen nahezu vergessen. Auch ihre zentrale Rolle als Untergrundmitarbeiterin Leuschners im Vorfeld des 20. Juli 1944 ist hier unbekannt. Irgendwie hat der Leuschner das auch und die Umgebung es geschafft, die Tante Käthe dann nicht als Beteiligte da irgendwie zu denunzieren. Käthe Kerns Vater, Landzettels Großvater Jakob Kern, wurde hingegen nach dem 20. Juli 1944 in Darmstadt verhaftet. Der ehemalige lokale SPD-Vorsitzende hatte sich während der NS-Zeit regelmäßig heimlich im Haus der Familie mit ehemaligen Genossen getroffen, erinnert sich Hans-Joachim Landzettel. Und ich weiß auch noch, dass mein Großvater, dass samstags kamen zu seine alten Genossen zu ihnen. Samstags morgens so ein paar Leute saßen, die haben dann stundenlang bei ihm gesessen und das waren so alte Sozialdemokraten, ja, die in dem Dritten Reich da öffentlich natürlich das nicht bekennen konnten, aber dann untereinander doch gesprochen haben. Und da im vierten Stock, das war also unter dem Dach, haben die sicherlich da sich sehr ausgesprochen. Ich habe das nur am Rande so ein bisschen mitbekommen, denn als Zehnjährige haben natürlich die Großeltern auch Angst gehabt, dass ich dann plaudere und so irgendwas verrate. Und das war sowieso ein bisschen gefährlich. Käthe Kern, die anders als ihr Vater nach dem gescheiterten Umsturzversuch nicht verhaftet wurde, habe dann versucht, ihren Vater aus dem KZ Dachau, in das er nach dem 20. Juli 1944 gebracht wurde, herauszubekommen. So Landzettel. Und sie hat dann bei der Gestapo hat sie darum gekämpft, dass der Großvater freikommt. Jakob Kern überlebt Dachau. Auch seine Tochter Käthe übersteht trotz ihrer Widerstandsarbeit die NS-Zeit und spricht am 1. Mai 1945 vor mehreren hunderttausend Menschen bei der ersten Berliner Maikundgebung nach der Befreiung. Diese große Freude ist nur getrübt durch den Schmerz um diejenigen unserer besten Kämpfer gegen den Faschismus, die diesen Tag nicht mehr erlebten, weil sie auf schändlichste Weise zu Tode gemartert und hingerichtet wurden. Ich denke vor allem auch an Wilhelm Leuschner, dessen gesamte politische Arbeit in Gemeinschaft mit anderen dem Ziele der gewerkschaftlichen Einheit diente. Ihr aller Tod soll uns Mahnung und Verpflichtung sein. Die an der gewerkschaftsnahen, bis heute bestehenden Akademie für Arbeit in Frankfurt am Main zur Gewerkschaftssekretärin ausgebildete Käthe Kern lebte bereits seit 1925 in Berlin. Sie hatte dort eine Stelle beim Gewerkschaftsdachverband Allgemeiner Freier Angestelltenbund, kurz AFA-Bund, angenommen. Vorsitzender dieses Verbandes war in der Weimarer Republik Siegfried Aufhäuser, der gleichzeitig auch ein Mandat als SPD-Reichstagsabgeordneter wahrnahm. Im Gewerkschaftsbüro arbeitete Kern überdies mit Otto Suhr zusammen, dem späteren regierenden Bürgermeister Berlins. Auch Aufhäuser und Suhr beteiligten sich während des Nationalsozialismus an gewerkschaftlichen Untergrundaktivitäten. Käthe Kern wird noch vor 1933 hauptamtliche SPD-Frauenreferentin in Berlin, schreibt für die Partei eine Broschüre, die über das reaktionäre Frauenbild Hitlers aufklären soll. Kern lebt während der NS-Zeit zeitweise auch mit dem Ehepaar Leuschner zusammen, weil ihre eigene Wohnung durch eine Bombe zerstört wurde. Über diese Zeit schreibt sie in ihren Memoiren: Leuschner hat mich nach meiner Ausbombung bei seiner Familie aufgenommen. Später hatte ich ein Zimmer in Rödersdorf in einer kleinen Siedlung, ging von dort aus meiner Arbeit als Stenotypistin in der preußischen Bergwerks- und Hütten AG nach und fuhr am Wochenende oft zu Leuschner, um für ihn zu arbeiten. Er wollte, dass ich meine Stelle kündige, um ganz für ihn zu arbeiten. Ich tat es nicht, da inzwischen Julius Leber verhaftet wurde und man vorsichtig sein musste. Leuschner sagte damals immer: Es muss jetzt bald Schluss sein. In die Attentatspläne eingeweiht wurde ich im Einzelnen nicht. Ich wusste nur im Allgemeinen davon. Den ich hier nennen möchte, ist der von Frau Leuschner. Anne-Dore Leber, die Witwe des am 5. Januar 1945 hingerichteten umsturzbeteiligten Julius Leber, erinnert zwei Jahrzehnte später im Radio an Elisabeth Leuschner, die Witwe des ebenfalls hingerichteten Wilhelm Leuschner. Die 1944, als die Gestapo ihren Mann suchte, nur aus der List des liebenden Herzens verstand, zunächst ihren Mann vor der Verhaftung zu schützen und selbst in das Gefängnis dafür ging. Die Szene, von der Anne-Dore Leber spricht, ist in der Tat filmreif. Sie spielte sich wenige Tage nach dem 20. Juli 1944 in der Berliner Bismarckstraße ab, an der Wohnungstür der Familie Leuschner. Die Gestapo sucht den maßgeblich umsturzbeteiligten Wilhelm Leuschner und klingelt. Leuschner ist in der Wohnung. Elisabeth Leuschner öffnet, erkennt drei Gestapo-Beamte sofort und wirft die Tür vor ihnen wieder zu. Die Männer sind zunächst so überrascht, dass sie wieder gehen. Die, wie es Anne-Dore Leber so poetisch sagt, List des liebenden Herzens hat Elisabeth Leuschner zu einer tollkühnen Tat bewegt. Zunächst mit Erfolg. Wilhelm Leuschner kann fliehen und noch einige Tage untertauchen, bevor er von der Nachbarin Salomea Mark verraten wird, die deswegen später wegen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt wird. Die von ihr bespitzelte Nachbarin Elisabeth Leuschner zahlt den Preis dafür, der Gestapo handfest den Eintritt zu verweigern, schon wenig später. Sie wird Anfang August 1944 verhaftet und ins Konzentrationslager Ravensbrück gebracht. Ich dachte, meine letzte Stunde hat geschlagen. Die bringen mich in den Keller und schlagen mich tot. Ich dachte, meine Kinder sind versorgt, wenn sie nur meinen Mann nicht kriegen. Doch Elisabeth Leuschner wird schließlich wieder zurück ins Gefängnis nach Moabit geschickt. Am 16. August besuchte mich der Pfarrer, der bei uns in der Widerstandsbewegung war, und sagte, mein Mann wäre verhaftet. Er wurde verraten. Der Pfarrer, von dem Elisabeth Leuschner spricht, ist der Gefängnispfarrer Harald Pölchau. Am 4. Oktober wurde ich entlassen. Da musste ich hören, Ihr Mann ist schon vollstreckt. Am 24. September in seinem Abschiedsbrief schrieb er: Liebe Lisbeth, sei mir nicht böse, ich habe es gut gewollt. Immer dein Wilhelm. In diesen aufwühlenden Tagen können sich die Frauen um Leuschner, die Konkurrentinnen waren, Eifersucht nicht mehr leisten. Einige Tage, nachdem Elisabeth Leuschner wieder frei ist und von der Hinrichtung ihres Mannes erfahren hat, klingelt es an ihrer Tür. Es ist Elli Däume, die langjährige Geliebte Leuschners, auf die seine Ehefrau vor dem 20. Juli 1944 verständlicherweise nicht gut zu sprechen war. Doch Däume hatte nach dem gescheiterten Umsturzversuch Wilhelm Leuschner bei sich versteckt, als er nicht in seine Wohnung zurück konnte. Sie versuchte auch nach seiner Verhaftung waghalsig, Jugendfreundschaften zu nutzen, um in führende SS-Kreise vorzudringen und etwas für Leuschner zu tun. Vergeblich. Im Herbst 1944 treffen sich Elisabeth Leuschner und Elli Däume mehrfach in der Leuschner-Wohnung. Doch diese wird weiterhin überwacht. Zur Jahreswende 1944-45 bekommt nun auch Elli Däume eine Vorladung von der Gestapo. Sie kann allerdings einer Haftstrafe entgehen. Elisabeth Leuschner und Elli Däume erleben die Befreiung vom Nationalsozialismus und verbringen ihre letzten Lebensjahre wieder in ihrer alten Heimat Darmstadt. Sie wohnen dort nur wenige hundert Meter entfernt voneinander. Diese Frauen haben konspirative Treffen organisiert, illegale Flugblätter hergestellt und verteilt. Sie waren Mitwisserinnen und verschwiegene Beraterinnen. Sie versteckten gefährdete Personen, unter anderem Jakob Kaiser. Sie fertigten Entwürfe und Reinschriften von Umsturzbefehlen an. Über Jahre hinweg haben sie ihre Männer im Bewusstsein der Gefahren um den Kampf ermutigt. Sie haben den Widerstandskämpfern Halt und Kraft auf dem schweren Weg in den Tod gegeben und dabei ihr eigenes Leben riskiert. Sie mussten ihre Kinder belügen, um sie zu schützen. Der 20. Juli war ein unruhiger Tag. Es gab noch eine kurze Begegnung der Freunde Kaiser, Leuschner, Wirmer, die der Frage nach dem Schicksal Gördelers und dem Verhalten der Soldaten ihm gegenüber galt. Man beruhigte sich aber bei dem Gedanken, dass Gördeler in relativer Sicherheit sei. So trennte man sich am Nachmittag. Dies notiert Elfriede Nebgen, die spätere Ehefrau des katholischen Gewerkschaftsführers Jakob Kaiser. Gemeinsam mit dem Sozialdemokraten Leuschner koordinieren Nebgen und Kaiser im Rahmen des Umsturzversuchs einen wichtigen, sozial-fortschrittlichen Kreis, wie Nebgen ihn beschreibt. Sie veröffentlicht 1967 ein Buch, das sie im Gedenken an die Jahre des Widerstands ihrem Mann und Freund Jakob widmet und all jenen, die in selbstloser Treue halfen. Karl Gördeler, eine zentrale Person des zivilen Flügels des 20. Juli 1944, wurde bereits eine Woche vor dem Stauffenberg-Attentat per Haftbefehl gesucht und war untergetaucht. Der zivile Widerstandskreis wusste zwar, dass die Militärs bald losschlagen wollten, das genaue Datum aber kannten aus Sicherheitsgründen nur wenige beteiligte Zivilistinnen und Zivilisten. Jakob Kaiser und Elfriede Nebgen kannten es jedenfalls nicht. Abends gegen 18 Uhr kam die Hausmeisterin in der Wittelsbacher Straße mit der Nachricht von einem Attentat auf Hitler in die Wohnung, in der auch Jakob Kaiser mit seiner jüngeren Tochter Maria anwesend war. Maria hatte sich in den letzten Monaten in Berlin unter der Obhut einer uns bekannten Studienrätin auf das Abitur vorbereitet und es gerade bestanden. Zunächst tiefes Erschrecken. Aber nur einen Augenblick, denn Hitler, so hieß es, lebte ja. So konnte das Attentat, das war heute vielleicht unverständlich, damals aber die selbstverständliche Schlussfolgerung, mit Stauffenberg nichts zu tun haben, denn ein Misserfolg wollte in Verbindung mit seiner Persönlichkeit einfach unmöglich erscheinen. Um Mitternacht tönte die verhasste Stimme Hitlers aus dem Apparat. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, Wenn ich heute zu Ihnen spreche, dann geschieht das aus zwei Gründen. Erstens, damit Sie meine Stimme hören. Zweitens, damit Sie aber auch das Nähere erfahren über ein Verbrechen, das in der deutschen Geschichte seinesgleichen sucht. Erfassen konnten wir von der Rede nur die eine Tatsache. Graf Stauffenberg hatte die Bombe geworfen und der Mann, dem sie galt, schleuderte nun wuterfüllte Worte gegen die kleine Gruppe von ehrlosen Verrätern. Der Rest der Nacht verging, ständig am Radio auf neue Nachrichten wartend, unter Fragen, Kombinationen und Überlegungen. Wie konnte es diesen Fehlschlag geben? Wie kann die Situation gemeistert werden? War sie überhaupt zu meistern? Wenn jemand es im politischen Chaos nach dem gescheiterten Umsturzversuch versteht, diese Situation zu meistern, dann ist es Elfriede Nebken. Sie ist eine Meisterin der Konspiration. Das wird in den nächsten Tagen deutlich. Die Männer um Kaiser und Leuschner beschließen zunächst, sich trotz des Verfolgungsdrucks der Gestapo weiterhin in Berlin heimlich zu treffen. Nebken sieht das mit großer Sorge und drängt auf schnelles Untertauchen. Denn bereits in den Monaten vor dem 20. Juli 1944 war es für die zentralen zivilen Akteure des Umsturzversuches immer schwieriger geworden, überhaupt sichere Orte für die Untergrundtreffen zu finden. So war etwa die Nebken-Wohnung in der Wittelsbacher Straße in Berlin, in der sich die illegale Führungsgruppe der Gewerkschafter oft versammelt hatte, zwischenzeitlich durch eine Bombe verwüstet worden. Anne-Dore Leber erinnert sich, dass im Frühjahr 1944 immer häufiger Treffen in ihrer Privatwohnung stattfanden, weil andere Orte kaum noch zur Verfügung standen. Es bleibt auch für sie keine andere Wahl, als das Risiko einzugehen, entdeckt zu werden. Ich denke an eine Bombennacht, in der zum ersten Mal Fritz von der Schulenburg unser Haus besuchte. Ich denke an den Grafen von Treskow, ich denke an Stauffenberg, ich denke an Leuschner, an Mierendorf, der noch am Abend, bevor er selbst in Leipzig von einer Bombe getroffen wurde, bei uns zu Hause war. Und so könnte ich ihn viele nennen. Und es ergab sich, dass ich in unserem kleinen Haus an den Gesprächen teilnahm, dass man nachher über die einzelnen Vorgänge im Gespräch sich noch privat unterhielt, wie es schließlich in jeder guten Ehe wohl üblich ist. So war ich informiert. Ganz kleine Clique, ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere, hat ein Komplott geschmiedet. Zur NS-Propaganda lässt sich sagen, dass ja kurz nach dem 20. Juli Adolf Hitler in einer Radioansprache eine bestimmte Formulierung gewählt hat, nämlich die einer ganz kleinen Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich verbrecherischer, dummer Offiziere. Die Passauer Historikerin Linda von Kaiserlink-Rehbein. Und diese Formulierung ist bis zum Kriegsende gebetsmühlenartig immer wiederholt worden von der NS-Propaganda. Ausgelöst durch die Hand eines gemeinen Verbrechers, der im Auftrag einer ehrgeizigen, gewissenlosen kleinen Clique von Glücksrittern und Hasardspielern die Hand erhoben hatte. Josef Goebbels in einer Radioansprache nach dem Stauffenberg-Attentat. Aber noch einmal auf Clique zurückzukommen. Ludwig Bergstresser ist in der Weimarer Republik Reichstagsabgeordneter der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei. Später wird er für die SPD Mitglied des Parlamentarischen Rates und damit einer der Väter des Grundgesetzes. Bergstresser war selbst während der NS-Zeit im Leuschner Widerstandsnetz aktiv an den Vorbereitungen des Umsturzes beteiligt. Im Radiointerview geht er wenige Tage nach dem Krieg auf die NSDAP-Propaganda der kleinen Clique ein, die den Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 durchgeführt habe. Dabei nennt er auch den Namen einer weiteren Frau, die gegen Hitler im Untergrund aktiv war, Christine Teusch. Sie war nach 1945 als CDU-Kultusministerin in Nordrhein-Westfalen die erste Frau, die in der Bundesrepublik ein Ministeramt einnahm. Es war eben keine Clique, es war auch keine Clique innerhalb der Linken, sondern der Widerstand innerhalb der Linken, ich meine dabei zunächst einmal die Partei, der ich angehöre, die Sozialdemokratie, wobei ich durchaus weiß, dass es auch andere gab, und zwar eine sehr starke Widerstandsbewegung innerhalb der Kreise, die früher dem Zentrum angehört haben. Ich brauche ja nur den Namen des jetzigen Ministers Kaiser zu nennen oder den Namen von der früheren Ministerin in Nordrhein-Westfalen, Frau Teusch. Bei der 36. Königswinterer Tagung der Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944 sowie der Jakob-Kaiser-Stiftung im Februar 2024 legt der junge Historiker Benjamin Burz in einem Vortrag neue Forschungsergebnisse zu Christine Teusch sowie anderen Frauen des sogenannten Kölner Kreises vor. Diese linkskatholische Widerstandsgruppe im Rheinland stand in enger Verbindung zu Jakob Kaiser und Elfriede Nebken in Berlin und war über die Umsturzplanungen in der Hauptstadt informiert, ohne die Details zu kennen. Nicht allzu viel zu wissen, ist bei drohender Folter immer auch ein Schutz für die anderen im Untergrund. Dennoch wurden einige Mitglieder des Kölner Kreises, wie Bernhard Letterhaus und Nikolaus Groß, die aktiv an der Konspiration beteiligt waren, nach dem gescheiterten Umsturzversuch zum Tode verurteilt und hingerichtet. Benjamin Burz lenkt in seinem Vortrag den Blick nicht nur auf die Ehefrauen der Hingerichteten. Die Frauen des Kölner Kreises bewegten sich bisher unter dem Radar der Forschung, sodass die Frage nach ihrer Rolle im Widerstand der Kölner Gruppe bisher unbeantwortet blieb. So zum Beispiel Christine Teusch, die seit 1919 Reichstagsabgeordnete und später sogar Mitglied im Reichstagspräsidium war. Der Einschluss ihrer Biografie, die sowohl vor der nationalsozialistischen Herrschaft als auch danach von politischem Erfolg gekrönt war, erlaubt die Erweiterung des Blickes über die Perspektive der Ehefrauen hinaus. Nach dem Ersten Weltkrieg und der Einführung des Frauenwahlrechts wurde die Lehrerin Christine Teusch für die Zentrumspartei in den Reichstag gewählt und habe sich dort besonders für sozialpolitische Themen eingesetzt, so Benjamin Burz. Damit gehörte sie zur ersten Politikerinnengeneration. Bis 1933 verblieb sie im Reichstag und setzte sich bis zuletzt gegen die aufstrebenden Nationalsozialisten ein. 1933 begannen überdies Hausdurchsuchungen, Überwachungen seitens der Gestapo. Teuschs Gesundheitszustand verschlechterte sich in dieser Zeit rapide und sie musste mehrfach in Kur. Sind die angeblichen Kuraufenthalte möglicherweise lediglich eine Tarnung für Kurierreisen, die Christine Teusch für den Widerstand unternimmt? Diese Frage ist in der Widerstandsforschung noch weitgehend offen. Regelmäßig nimmt sie auf jeden Fall an konspirativen Treffen des Kölner Kreises teil. Dazu fand Benjamin Burz nun bisher noch unbekannte Belege in Archiven. Diese bestätigen auch Eintragungen im bisher unveröffentlichten Kriegstagebuch des Leuschner-Mitkonspirateurs Ludwig Bergstresser. Er berichtet von zumindest einem Besuch Teuschs in seiner Darmstädter Wohnung und zählt sie ja auch im Radiogespräch nach dem Krieg zum Widerstand. Christine Teusch hält nach dem 20. Juli 1944 Kontakt zu den Ehefrauen der verhafteten Nikolaus Groß und Bernhard Letterhaus. Doch dann gerät sie selbst in Lebensgefahr. Nach dem 20. Juli verschlechterte sich die Lage für die Frauen drastisch. Nikolaus Groß und Bernhard Letterhaus waren inhaftiert. Elisabeth Groß reiste ihrem Mann hinterher und versuchte, ihm zu helfen. Grete Letterhaus floh aus Köln, das Haus war von Bomben zerstört worden, und versuchte ebenfalls nach Möglichkeit, sich für Bernhard einzusetzen. Christine Teusch wurde sogar selber inhaftiert und entging nur knapp der Erschießung durch die SS. Clarita von Trotzow-Solz lebt in den Monaten vor dem 20. Juli 1944 mit ihren beiden kleinen Töchtern im osthessischen Imshausen bei Bebra. Ihr Mann ist meistens in Berlin. Nach einer weiteren Auslandsreise mit dem vergeblichen Versuch, die Alliierten für die Pläne des Widerstands zu gewinnen, kehrt Adam von Trotzow-Solz noch einmal zu seiner Familie nach Hessen zurück. Es kommt zu dem bereits erwähnten letzten Treffen mit seiner Frau. Auch sie ist in die genauen Attentatspläne aus Sicherheitsgründen nicht eingeweiht. Doch Adam von Trotze-Solz deutet im Gespräch an, dass etwas nun unmittelbar bevorsteht. Mein Mann hat mir bei seinem letzten Urlaub, das war wohl zu Pfingsten 1944, hat er mir Dinge gesagt, die ich hätte in Verbindung bringen können mit seinem Gefühl dafür, dass etwas Lebensgefährliches existierte, was ihn nachdenklich machte in der Hinsicht. Er sagte so Dinge wie, wenn er noch gebraucht würde, dann hätte er das Vertrauen, dass Gott ihn am Leben lassen würde. Und wenn nicht, dann würde er auch das akzeptieren können. Und er hat sonst eigentlich nie so gesprochen, hätte niemals so unvermittelt das Wort Gott benutzt. Clarita von Trotze-Solz hat am Tag des Stauffenberg-Attentats eine Vorahnung. Ich habe meinen Mann also am 20. Juli angerufen, ohne dass ich wusste, dass es der 20. Juli war. Aber es war insofern merkwürdig, dass ich ihn anrief, weil ich ihn sonst nie angerufen habe, ohne dass ich einen ganz besonderen Grund hatte. Es ging dann so, dass ich nachmittags von dem Attentat in Berlin und dass es gescheitert war, erfuhr und hatte die Hoffnung, wenn es so früh gescheitert wäre, dass die Zivilisten wie mein Mann dann möglicherweise noch eine Möglichkeit hätten, aus dem Inferno, das man ja erwarten musste als Folge dieses Versuches, dass er möglicherweise davor bewahrt bleiben könnte. Am 26. abends hörte ich von meinem Schwager, der rief an und sagte nur, Adam ist krank. Und ich habe nur gesagt, ich komme. Und ich bin dann am nächsten Morgen losgefahren, wusste aber eigentlich gar nicht, was ich nun machen sollte. Ich konnte ja mich an niemanden wenden, um nicht unsere Bekannten, soweit sie da waren, auch noch zusätzlich zu gefährden. Ich weiß also, dass diese 3 Tage die schlimmsten Tage meines Lebens waren. Die waren wirklich schlimmer als alles. Und ich habe vollkommen aus dem Gedächtnis verloren, was eigentlich in diesen Tagen vor sich ging. Sie waren so schlimm, weil man wusste, noch lebt er, noch könnte ein Wunder geschehen, dass man etwas tut. Und man kann es nicht, man ist wie gelähmt. Es war entsetzlich. Während Clarita von Trotze-Solz sich von Hessen aus auf den Weg nach Berlin macht, treffen sich dort in den Tagen nach dem gescheiterten Umsturzversuch die führenden Personen des Gewerkschaftskreises um Jakob Kaiser und Wilhelm Leuschner weiterhin. Elfriede Nebken ist dabei und beschreibt die Diskussionen 2 Jahrzehnte später so. Man nahm zunächst einmal an, sich vom Attentat distanzieren zu können. Mir erschien das als Selbsttäuschung und ich brachte das auch zum Ausdruck. Unvergesslich bleibt mir dabei die Antwort des unverwüstlichen Josef Firmer: Nun, Frau Doktor, sollten wir gehängt werden, so geht das sehr schnell. Man bricht uns das Genick und der Tod tritt sofort ein. Die Antwort alarmierte mich, wenngleich sie bei seiner starken Lebensbejahung wohl auch nicht ganz ernst gemeint war. Ich jedenfalls wollte leben und ich war der Meinung, alle sollten Schritte unternehmen, um ihr Leben zu retten. Elfriede Nebken empfiehlt Jakob Kaiser, am 21. Juli in dem Lagerraum des Schuhgeschäfts auf dem Kurfürstendamm zu übernachten, in dem sich die Gruppe getroffen hatte. Am nächsten Tag bittet sie die christliche Gewerkschafterin Mina Amann, Kaiser in das Haus in Tempelhof mitzunehmen, in dem sie selbst wohnt. Tagsüber soll er sich im Hinterzimmer eines Zigarrengeschäftes in der Rosenthaler Straße in Berlin-Mitte aufhalten, das bereits zuvor als konspirativer Treffpunkt diente. Später findet Jakob Kaiser Zuflucht in einem Keller in Babelsberg und überlebt mit Hilfe vor allem der Frauen. Clarita von Trotze-Solz kehrt ohne ihren Mann nach Imshausen in Hessen zurück. Ich bin zurückgefahren, bis dann, ich glaube am 11. August oder so, mein Schwager auftauchte und noch in der gleichen Nacht mit mir nach Berlin zurückfuhr, weil er gehört hatte, dass die Verhandlung sein würde und aus irgendeinem Grund glaubte er wohl auch, dass ich da noch in irgendeiner Weise eine Chance hätte, noch etwas für Adam zu tun. Und die Verhandlung war dann tatsächlich erst am 15. Und am Morgen dieses Tages kam mein Schwager auf dem Weg zum Kammergericht, in dem die Volksgerichtshofverhandlung in diesem Fall stattfand, wurde mir mitgeteilt, dass meine Kinder ohne Angabe des Zieles aus der Obhut meiner Schwiegermutter genommen waren. Und ich hatte das Gefühl, entweder ich drehe durch irgendwie oder ich versteine in einer gewissen Weise. Ich panzer mich irgendwie. Und da ich ja noch zu meinem Mann wollte, habe ich mich eben gepanzert. Käthe Kern, die langjährige Untergrundmitarbeiterin Wilhelm Leuschners, war am 20. Juli 1944 nicht in Berlin, sondern in Oberbayern. Das trug dazu bei, dass sie nicht der Gestapo in die Hände fiel. Die SS hatte allerdings Elfriede Nebken im Visier, das arbeitet die Historikerin Linda von Kaiserling-Rehbein 2018 in ihrem Buch zu den NS-Ermittlungen über das Netzwerk vom 20. Juli 1944 heraus. Gefährlich wurde Nebken ein konspirativer Auftrag an den später hingerichteten Nikolaus Groß aus dem Kölner Kreis. Denn am 12. September 1944 richtet Heinrich Müller, genannt Gestapo Müller, zu diesem Zeitpunkt Chef des SS-Sicherheitshauptamtes, ein Schreiben an den Reichsleiter Martin Bormann in der Münchner Parteikanzlei der NSDAP. Der Brief ist eine sogenannte geheime Reichssache. Darin geht es um den 20. Juli 1944. Im ersten Teil des Schreibens werden die ehemaligen christlichen Gewerkschaften und ihre Rolle beim Umsturzversuch thematisiert. Zu Nebken heißt es: Sie bekam das Wesentliche aus allen Besprechungen mit, die in dem langen Zeitraum von rund 2 Jahren geführt worden sind. Elfriede Nebken wurde nach dem 20. Juli zwar verhört, aber nicht verhaftet. Der günstige Verlauf dieses Verhörs ist mir immer ein Rätsel geblieben. Aber wahrscheinlich herrschte über Umfang und Art der Verschwörung noch vollständige Unkenntnis. Clarita von Trott zu Solz wird Mitte August 1944 in Berlin verhaftet, nachdem sie zuvor noch versucht hatte, ihren Mann vor dem Freisler-Gericht noch einmal zu sehen, bevor er zum Tode verurteilt wird. Daran gibt es auch für sie keinen Zweifel. Und dann bin ich tatsächlich in das Kammergericht hereingekommen und hatte auch einen Platz gefunden, von dem aus man die beiden Türen, die es in diesem bewussten Saal gab, übersehen konnte. Aber ich wurde, nachdem ich kurze Zeit da stand, von einem der Wachtposten herangewinkt und musste meinen Ausweis zeigen. Und ich wurde gefragt, wer ich wäre. Und ich habe dann 3 kleine, winzige Sätze gesagt, mit denen ich wohl das Herz oder das Gewissen von diesem Mann erreicht habe. Und er hat mich jedenfalls wieder herausgebracht, was ja ganz erstaunlich war. Ich wurde dann am Donnerstag Abend in der Wohnung verhaftet und kam nach Moabit. Und das war eigentlich eine gute Zeit, als die Tür des Gefängnisses, der meiner Einzelzelle hinter mir ins Schloss fiel, da hatte ich das Gefühl, jetzt kann ich ja auch nichts mehr tun. Jetzt kann ich mich nur noch ergeben in das, was kommt. Erst Jahrzehnte später bekommen manche der Witwen die Filmaufnahmen zu sehen, die die Nazis von den Prozessen gegen die Umstürzler hatten anfertigen lassen. Diese wurden aber dann doch nicht wie geplant in Wochenschauen veröffentlicht, weil sie zeigten, wie aufrecht sich einige der Todgeweihten gegen die wüsten Attacken des NS-Richters Freisler zur Wehr setzten. So Hans Bernd von Haften und Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld. Verrat ist irgendwie Zeichen von der Treue gegenüber dem Führer? Diese Treuepflicht habe ich nicht mehr empfunden. Aha. So. Das ist also klar. Sie haben sie nicht empfunden und sagen, wenn ich keine Treue empfinde, dann kann ich auch nicht als Verrat ansehen. Nein, so ist es nicht ganz. Sondern ich, nach der Auffassung, die ich von der weltgeschichtlichen Rolle des Führers habe, nämlich, dass er ein großer Vollstrecker des Bösen ist, aus der Auffassung. Ja, ja, das ist ja nur wahr. Das ist ja also kein Wort zu sagen. Was ich an politischen Erfahrungen persönlich gemacht habe, hat für mich mancherlei Schwierigkeiten in der Folge gehabt, weil ich ja sehr lange für das Deutschtum in Polen gearbeitet habe und aus dieser Zeit heraus ein vielfaches Hin und Her in der Einstellung gegenüber den Polen praktisch erlebt habe. Das ist eine... Aber nicht ein vielfaches Hin und Her, das Sie dem Nationalsozialismus zur Last legen. Wesentlich gedacht an die vielen Morde. Morde? Die in Finnland sind. Sie sind ja ein Schäbiolum! Nach Adams Tod sind wir also in Imshausen geblieben, bis 1949. Wir waren eine ganze Weile in England auf Einladung von David Elster. Ich war damals übrigens die erste Deutsche, die wieder englischen Boden betreten durfte. Doch in England muss Clarita von Trott zu Solz feststellen, dass die dortige Öffentlichkeit, mit Ausnahme ganz weniger Freunde, wie sie sagt, nicht verstanden hatte, warum ihr Adam 1944 nicht ins Exil, sondern zurück nach Deutschland ins Auswärtige Amt gegangen war, um den Widerstand zu unterstützen. Das Misstrauen, das sie damals verspürte, motivierte die Witwe dazu, ihr weiteres Leben ganz maßgeblich dem Gedenken an ihren Mann zu widmen, öffentlich und privat. So habe ich mich dann hingesetzt und habe, wenn die Kinder in der Schule waren, mich an eine große alte Truhe gemacht, in der mein Mann alle seine Papiere und Dinge aufbewahrte, die er also auf alle Fälle aufbewahren wollte und die erstaunlicherweise die Verfolgung überstanden hatten. Und daraus habe ich dann eine, wie ich es nannte, Materialsammlung zusammengestellt. Ich habe eigentlich, seitdem ich diese Biografie geschrieben habe, unaufhörlich, eigentlich täglich, irgendetwas mit der Erinnerung an meinen Mann zu tun gehabt. Blindes Vertrauen der engen Freundinnen und Freunde, tiefsitzendes Misstrauen außerhalb der engen Widerstandsstrukturen. Mit diesem grundlegenden Widerspruch, nicht nur während der NS-Zeit, sondern auch darüber hinaus, sind nicht nur die überlebenden Frauen des Widerstands konfrontiert, sondern auch die Offiziere um Stauffenberg, die für das militärische Gelingen des Umsturzversuchs sorgen wollten. Wer aktiven Widerstand leisten will, ist oft mit seinem Gewissen ziemlich allein. Mit einem Mord gegen Morde vorgehen zu wollen, ist keine leichte Entscheidung. Ade, Kamerad, hier teilt sich der Pfad, denn morgen muss ich fort. Ich scheide von dir, man treibt mich von dir. Ich geh mit dem Polentransport. Ich geh mit dem Polentransport. Das zweite Kapitel der Langen Nacht zum 20. Juli 1944 ist den Militärs um Stauffenberg und ihren Umsturzmotiven gewidmet. Immer wieder wird irrtümlich geäußert, dass Entsetzen über den Massenmord an Juden kein Motiv für den Widerstand gewesen sei. Das sagte die Historikerin Benigna von Krusenstern noch im Februar 2024 über den schwierigen Umgang mit dem deutschen Widerstand gegen das NS-Regime. Ich habe im Wesentlichen gedacht an die vielen Morde. Das antwortete der todgeweihte Widerstandskämpfer Ulrich Wilhelm Graf von Schwerin von Schwanenfeld auf die Frage, warum er Hitler töten wollte. Roland Freisler, der sadistische Richter am sogenannten Volksgerichtshof der Nationalsozialisten, hatte zu diesem Zeitpunkt sein Urteil längst gefällt. Der Angeklagte hat keine Chance, der Hinrichtung zu entgehen. Warum riskierten die Militärs um Stauffenberg mit dem Umsturzversuch so spät ihr Leben? Es war Sommer 1944. Hätte man nicht auf die Alliierten warten können, die bereits am 4. Juni in der Normandie gelandet waren? Dafür plädierten einige im Widerstand. Andere wollten jedoch den Krieg so schnell wie möglich beenden, die Zerstörung der Städte stoppen und das Leben vieler tausend Soldaten retten. Vor allem aber kann es beim aktuellen Stand der Forschung kaum noch Zweifel geben. Die Meldungen von den Massenmorden an Jüdinnen und Juden im Osten Europas, die zu ihnen vorgedrungen waren, ließen das Gewissen zumindest einiger Offiziere ab dem dritten Kriegsjahr nicht mehr ruhen. So haben im Spätherbst 1941 Nachrichten über Massenerschießungen von Juden in Weißrussland und andere grauenhafte Verbrechen Widerstandskämpfer wie Tresko, Dohnányi, Oster, Moltke, Trott und andere mehr entscheidend dazu motiviert, alles zu tun, um den Oberbefehlshaber des Heeres, Generalfeldmarschall Walter von Brauchitsch, endlich zum Handeln zu bewegen. Doch Brauchitsch handelte nicht. Er wurde bald darauf von Hitler entlassen, der den Oberbefehl des Heeres nun selbst übernahm. In einem langen, bisher weitgehend unveröffentlichten Tonbandinterview kurz vor seinem Tod 2008 bestätigt der ehemalige Offizier Philipp von Böselager, der an mehreren Attentatsversuchen gegen Hitler aktiv beteiligt war, die Quellenstudien der Historikerin. Auch von Auschwitz und den anderen Vernichtungslagern im Osten wussten die oppositionellen Offiziere spätestens ab 1943. Sie hatten auch erfahren, dass im Jahr zuvor die ersten Gaskammern in Auschwitz-Birkenau ihren Betrieb aufgenommen hatten. Die Todesfabriken belasteten ihr Gewissen schwer. Ich wusste von den Verbrechen von Hitler, wir wussten über die Achse Tresko als A beim Heeresgruppenstab, Oster, das war der Chef des Spionageabwehr im Oberkommando der Wehrmacht, der eine gute Beziehung zum SS-Obergruppenführer Nebe hatte. Nebe war vor dem Krieg oberster Kriminalrat in Preußen und dann in Deutschland geworden. Und über seinen Schreibtisch als SS-Obergruppenführer liefen alle Schweinereien, die es gab, die die SS machte. Und der hat uns rechtzeitig über Oster, Tresko orientiert, dass die Juden, die mit Waggons nach Polen geschafft wurden, wir glaubten alle, oder man glaubte in Deutschland, die werden dort in KZs kommen und arbeiten müssen für den Krieg, also es war ja Krieg, dass die nicht dahin geschafft wurden zum Arbeiten, sondern sofort umgebracht wurden und dass da täglich etwa 16.000 Menschen umgebracht wurden. Und das war schließlich der Grund für das Attentat. Anne-Dore Leber, die Witwe des hingerichteten Umsturzbeteiligten Julius Leber, konnte nach dem Ende der NS-Herrschaft mit einem der wenigen Hitler-Attentäter über dessen Motiv sprechen. Davon berichtet sie im Nachkriegsradio. Es war Axel von dem Busche, der sich schon zu einem der früheren geplanten Attentate bereit erklärt hatte, nämlich jenem, bei dem es darum ging, Hitler eine Uniform vorzuführen, den Sprengstoff in der Rocktasche bei sich zu tragen, dann auf Hitler zuzustürzen, in der Gewissheit, sich mit ihm zusammen in die Luft zu sprengen. Ich fragte später Busche, was ihn, den damals 24-Jährigen, zu einem so schwerwiegenden Entschluss bestimmt habe. Seine Antwort lautete: Der Gedanke reifte in mir, als ich die Exekution von 1600 Juden miterlebt lebte. Die Menschen, Männer, Frauen und Kinder, mussten sich unbekleidet in einem langen Zuge anstellen und sich selbst in ihr Massengrab legen. Ungeachtet, ob die unter ihnen Liegenden noch lebten, wurden dann die Schusssalven auf sie abgegeben. Diese und ähnliche Erlebnisse hatten das Gewissen der Männer zu ihrer Tat gedrängt. Mir gefror das Blut in den Adern, als ich im Radio den mir so vertrauten Namen Stauffenberg hörte. Und mir wurde sofort klar, dass es kein anderer als Klaus gewesen sein konnte. Dass ein Mann, der in demselben Umkreis wie ich und als Freund Stefan Georges groß geworden ist, der sein würde, der die erste Bombe werfen und so die Eckpfeiler der Revolte gegen dieses Monster sein würde, dass der erste Schuss aus dieser Gruppe fiel, das alles ist nicht überraschend und ist genau so, wie es sein sollte. Der Historiker Hans-Christoph Kraus zitiert einen Privatbrief Ernst Kantorowitz, der erst 2019 veröffentlicht wurde. Weil er aus einer jüdischen Familie stammt, hatten die Nationalsozialisten den Mittelalterhistoriker ins US-amerikanische Exil gezwungen. Kantorowitz gehörte wie die Zwillinge Alexander und Berthold Schenkgraf von Stauffenberg sowie deren Bruder Klaus seit Mitte der 1920er Jahre zum literarisch-lebensphilosophischen Kreis um den Dichter Stefan George, der sich mit dem Beginn der NS-Herrschaft im Laufe des Jahres 1933 auflöste. Der schillernde Begriff des geheimen Deutschland, der im George-Kreis als Verbundenheitscode eine Rolle spielt, wird vor allem von Klaus Schenkgraf von Stauffenberg im Vorfeld des 20. Juli zur sittlich-moralisch fundierten Widerstandsidee geschärft, so Kraus. Das geheime Deutschland erscheint hier als eine Idee, die ethische Prinzipien, moralische Überzeugungen, die Freiheitsidee und den Rechtsgedanken gegen explizit ausgeübtes Unrecht, praktizierte Gewalt und öffentlich ausgeübten Terror stellt. Den Widerstandskreis hat Stauffenberg damals, wie ebenfalls überliefert ist, zudem immer wieder als geheimes oder als heimliches Deutschland bezeichnet. Es lebe das geheime Deutschland. Das sollen Stauffenbergs letzte Worte vor der Hinrichtung gewesen sein. Belegbar ist das nicht und wird wohl auch künftig nicht mehr zu belegen sein. Henning von Tresco und Philipp von Böselager hatten mit dem George-Kreis biografisch nichts zu tun. Doch der Stauffenberg-Deutung des Begriffs des geheimen Deutschland mit der Betonung der Rechtsstaatsidee als Gegensatz zum entfesselten Terrorstaat der Nationalsozialisten konnten beide viel abgewinnen. Wenn in Stauffenbergs Eid ebenso wie in den ersten vorbereiteten Aufrufen der Verschwörer an das deutsche Volk nach einem geglückten Attentat mehrfach mit besonderem Nachdruck Recht und Gerechtigkeit als Leitmaxime einer neuen Ordnung für die Zeit nach Hitler beschworen wurde, dann konnte der Attentäter sich hiermit gleichzeitig auf eine zentrale Aussage von Georges Gedicht »Geheimes Deutschland« berufen, in dem zu lesen war, dass eine künftige Ordnung, Zitat, ins ewige Recht führen müsse. Und schon aus diesem Grunde liegt die Vermutung sehr nahe, dass Klaus von Stauffenberg in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1944 tatsächlich mit einem Ruf nicht auf das Heilige, sondern auf das geheime Deutschland in den Tod gegangen ist, auch wenn, das ist klar, diese Frage niemals mehr endgültig zu klären sein wird. Den großen Vollstrecker des Bösen, so nennt der Diplomat Hans-Bernd von Haften vor dem Volksgerichtshof Hitler und wird dafür von NS-Richter Freisler niedergebrüllt. Der Stauffenberg-Adjutant Haften war Teil der Verschwörung, hatte aber den Tyrannenmord aus religiösen Gründen abgelehnt. Auch viele Offiziere, die sich hingegen schon früh dazu entschlossen hatten, Hitler zu töten, hatte diese Entscheidung zuvor in arge Gewissensnöte gebracht. Sie hatten einen Eid auf den Führer geschworen oder nahmen zum Teil auch die Bibel sehr ernst. Wie der Katholik Philipp von Böselager, der schließlich entschlossen war, die Pistole in die Hand zu nehmen, um Hitler und Himmler zu erschießen. Die Männer des 20. Juli haben sich nie als Helden gefühlt, sondern sie haben sehr unter ihrem Auftrag, den sie glaubten bekommen zu haben, gelitten. Die haben alle das nicht gerne getan, sondern sie wussten ja, dass sie wahrscheinlich vorher geschnappt würden und auch, dass es für die Familie sehr unangenehm würde. Und man hat sich auch immer wieder gefragt, hast du eigentlich recht? Es gibt 60 Millionen, 80 Millionen Deutsche, wir sind eine ganz kleine Gruppe. Sehen wir als einzig das richtig oder haben wir schiefe, gucken wir schief, sind wir vorbelastet und so weiter? Das waren doch Fragen, die einen wirklich beunruhigten. Und auch das Gewissen, Mord. Das gibt es gar nicht drum herum reden. Und das Töten ist verboten in der Bibel, da gibt es gar kein drum reden. Also man muss mit seinem Gewissen sich schon ernsthaft beschäftigen, um zu einem Entschluss zu kommen, ja, du bist verpflichtet, das zu tun, nachdem wir von den Verbrechen wussten. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Verbrecher zu stoppen, mit den Hitler zu töten. Also müssen wir es machen, wenn wir es können. Und wir sind ein paar wenige, die Möglichkeit haben, weil sonst kommt keiner an Hitler ran. Es sind ja viele damals in Opposition gewesen, aber die hatten gar keine Möglichkeit, an Hitler ranzukommen und konnten nur hintenrum Opposition betreiben, aber keine aktiven Widerstand leisten. Philipp von Böselager gehörte mit seinem Bruder Georg und Henning von Tresco zu denjenigen, die Adolf Hitler und den SS-Reichsführer Heinrich Himmler bereits im März 1943 bei einem Frontbesuch in Russland erschießen wollten. Alles war bereits für die Erschießung von Himmler und Hitler bei ihrem Frontbesuch vorbereitet. Doch dann stoppte Generalfeldmarschall Günther von Kluge das Attentat in letzter Sekunde. Kluge habe einen Bürgerkrieg zwischen Heer und SS befürchtet, sagt Philipp von Böselager. Ja, heute sehe ich das ein. Damals war ich da nicht ganz einsichtig. Aber heute weiß ich, dass die Gefahr wirklich bestand. Denn die Ersatzabteilungen des Heeres waren zum großen Teil ins Ausland verlegt worden als Besatzungstruppe. So zum Beispiel unser Ersatztruppenteil, der in Paderborn war, wurde verlegt nach Preußisch Stargard. Das ist also im früheren Westpreußen, damals Polen. Und so sind alle Ersatztruppenteile sind, sei es nach Polen oder nach Frankreich, verlegt worden. Sodass es wenig Truppenteile in Deutschland gab, während die Waffen-SS, die bei Beginn des Krieges 40.000 Mann hatte und von Himmler aufgestockt wurde auf 950.000 Mann, im Reich ihre Standorte hatte. Infolgedessen gab es viele Orte, wo die Waffen-SS truppenmäßig stärker war wie das Heer. Sodass, wenn das nicht genau geplant war, die Übernahme dieser Standorte durch das Heer, es vielleicht zum Bürgerkrieg gekommen wäre. Und infolgedessen habe ich verstanden, dass Kluges damals verboten hat. Heute verstehe ich sehr gut. Wenige Tage später gab es jedoch noch zwei weitere erfolglose Attentatsversuche gegen Hitler. Der Diktator sei nicht nur mit dem Teufel im Bunde gewesen, der ihn beschützt habe, glaubt Böselager. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Teufel selbst Hitler war, denn nach dem Pistolenattentat sind in derselben Woche, im März 43, noch zwei Attentatsversuche gescheitert. Einmal hat Tresco dem Hitler beim Heimflug als Cognacflaschen getarnte Bomben ins Flugzeug gelegt. Die explodierten nicht, weil die Zündung eingefroren war. Die Bomben waren in den Frachtraum unter dem Flugzeug gekommen. Da war es so kalt und das wusste man nicht, dass die Zünder dann einfrieren. Und noch in derselben Woche sollte der Major von Gersdorf, der Feindnachrichtenoffizier der Heeresgruppe Mitte, Hitler durch das Zeughaus führen in Berlin, um ihm die von der Heeresgruppe erbeuteten Waffen vorzustellen. Generalmajor Rudolf Christoph von Gersdorf wollte Hitler bei diesem Rundgang mit britischem Sprengstoff, den er in den Taschen trug, in die Luft sprengen und sich dabei selbst opfern. Diesen Besuch im Zeughaus unter den Linden habe Hitler gemeinsam mit dem italienischen Faschistenführer Mussolini abstatten wollen, erinnert sich Böselager. Dadurch, dass der Mussolini früher kam, ist der Zeitrahmen für diese Besichtigung verschoben worden, was Gersdorf nicht wusste. Und Hitler ist nach 10 Minuten schon aus dem Zeughaus wieder rausgerannt und die Bombe war auf eine Viertelstunde gestellt, weil ursprünglich war der Zeitrahmen eine halbe Stunde gewesen. Und so ist Hitler entkommen. Gersdorf hatte nur Mühe noch, die Bombe wieder zu entschärfen. Das waren drei Versuche in einer Woche, die fehlgeschlagen waren. Das konnte man sich nicht vorstellen, dass das mit guten Dingen ging. Da musste der Teufel schon dahinter stecken. Dass etwas uns geschieht. wie ein Glanz und wie ein Lied. Das geheime Deutschland, der Aufstand des Gewissens, das andere Deutschland, das sind prägende Begriffe des Widerstands, sowohl für den Umsturzversuch des 20. Juli als auch darüber hinaus. Sie werden in der Publizistik oft selbstverständlich gebraucht, sind aber schillernd und letztlich nicht genau zu bestimmen. Bei der diesjährigen Tagung der Forschungsgemeinschaft in Königswinter geht Hans-Christoph Kraus der brüchigen Überlieferungsgeschichte des Begriffs des geheimen Deutschland nach. Er zeigte dessen Herkunft aus dem George-Kreis genauso auf wie auch den späteren Gebrauch durch Stauffenberg im Kontext des Widerstands. Vor dem 20. Juli 1944 zielt das geheime Deutschland angesichts der Todesfabrik Auschwitz vor allem auf die Wiederherstellung des Rechtsstaates durch Tyrannenmord und Umsturz. Der Historiker Winfried Heinemann setzt sich mit Bezug auf den Stauffenberg-Biografen Joachim Kramarz mit dem Begriff Aufstand des Gewissens auseinander. Von Klaus Stauffenberg hat Joachim Kramarz das Zitat überliefert: Es ist Zeit, dass jetzt etwas getan wird. Derjenige allerdings, der etwas zu tun wagt, muss sich bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird. Unterlässt er jedoch die Tat, dann wäre er ein Verräter an seinem eigenen Gewissen. Auch das ist eine Diktion, die eng an der Denkweise des Stefan-George-Kreises ist. Allerdings ist auch hier die Überlieferungsgeschichte eher brüchig. Stauffenberg soll das gesagt haben in einem Gespräch mit der Frau des damaligen Oberstleutnants Bernd von Petzold, das Petzold selber 10 Jahre später aus der Erinnerung Kramarz gegenüber wiedergegeben hat. Kramarz selber ruft übrigens in der Einführung zu seinem Buch zu einem quellenkritischen Umgang mit solchen Aussagen auf. Aber auch hier wird man sagen können, ob das nun wortwörtlich stimmt oder nicht, lassen wir offen, dass das eine Denkweise ist, die die von Stauffenberg im Wesentlichen trifft. Das können wir wahrscheinlich schon annehmen. Doch ist eine Denkweise wie die von Stauffenberg auch Umsturzbeteiligten zu unterstellen, die sich noch wenige Monate zuvor an NS-Verbrechen beteiligt hatten? Waren sie wirklich von Gewissensbissen getrieben, als sie zum Widerstand stießen? Oder haben sie andere Motive, etwa rechtzeitig die Seite wechseln zu wollen, weil der Krieg aus ihrer Sicht verloren gehen wird? Winfried Heinemann hält die moralische Rechtfertigung des Widerstandes gerade auf Seiten von Polizei und Militär mit Blick zumindest auf einige Personen für schwierig, wie er es bei der Königswinterer Tagung formuliert. Also die Beteiligung von Leuten wie dem früheren Gestapo-Polizisten Hans-Bernd Gisevius, dem Berliner Polizeipräsidenten Wolfgraf Helldorf und ganz besonders natürlich dem Reichskriminaldirektor und dem früheren Leiter der Einsatzgruppe B, Arthur Nebe, in die Verschwörung, die lässt eine moralische Bewertung der Verschwörung schon auch vielschichtig erscheinen zumindest. Betrachten wir die Militäropposition unter dem Aspekt des Aufstands des Gewissens, dann werfen solche Leute schon ein zweifelhaftes Licht darauf. Nur den Mitverschwörern erschienen die vermuteten Machtpositionen dieser Männer für einen erfolgreichen Umsturz wichtig. Und entscheidendes Kriterium war das Gelingen des Staatsstreichs. Stauffenberg soll an einer Stelle später auch geäußert haben, nach dem Umsturz müsse man solche Leute loswerden. Andere ringen aus religiösen Gründen mit der Beteiligung an einem Tyrannenmord. Philipp von Böselager suchte geistigen Beistand bei den Jesuiten, als es um die Frage geht, ob er sich am Tyrannenmord beteiligen soll oder nicht. Er bekommt grünes Licht. Stauffenbergs Regimentskamerad, der katholische Major Ludwig Freier von Leonroth, ging und befragte seinen Beichtvater, den Kaplan Hermann Wehrle, ob denn der Tyrannenmord gerechtfertigt sein könne. Und das hat Wehrle nach etwas Studium bejaht. Das hat auch den Kaplan Wehrle am Ende an den Galgen gebracht. Auf protestantischer Seite wurde Dietrich Bonhoeffer für Donani und Oster ein wichtiger Gesprächspartner zur Frage der moralischen Rechtfertigung des Tyrannenmords. Und anders als etwa Moltke lehnte er den Tyrannenmord nicht grundsätzlich ab. Stauffenberg hat das Gespräch mit dem aus Bayern stammenden Berliner Bischof Konrad Graf Preysing gesucht. ohne dass wir freilich wissen, was genau zwischen den beiden besprochen worden ist, aber das Wort vom Tyrannenmord, so hat Freising später gesagt, sei sehr wohl gefallen und der Bischof hat sich schon gedacht, was gemeint war. Der Bischof habe Stauffenberg dann wohl gesagt, er könne ihm nicht den Segen der Kirche geben, aber seinen persönlichen Segen. Philipp von Böselager erläutert noch einmal den Zusammenhang zwischen dem Gewissen vieler Offiziere und dem Eid, den sie geleistet hatten. Ja, es ging überhaupt darum, Hitler zu töten. Wie, war egal. Hauptsache, der eidfreie Zustand wurde hergestellt. Die Masse der Soldaten und der Deutschen glaubten ja an Hitler. Man konnte sich nicht vorstellen, dass die Führung, die Staatsführung verbrecherisch und lügnerisch war, wie das der Hitler war. Und folgendessen hätten alle, wenn der Hitler noch gelebt hätte, wäre ein Aufstand nicht durchzuführen gewesen, sondern nur, wenn er tot war und dann der eidfreie Zustand bei den Beamten und den Soldaten erreicht wird. Dann konnte man hoffen, dass die einem anderen Menschen folgen würden. Der Eid hatte damals eine entscheidende Bedeutung, weil alle Kirchen Wert darauf legten, dass der Eid eine Bindung an Gott ist. Der wurde ja unter Anrufung Gott geschlossen. Ich hatte aber als Jesuitenschüler gelernt, dass der Eid eine zweiseitige Bindung ist. Und wenn einer den Eid bricht, der andere nicht gebunden ist. Und das war klar mir von meiner Tätigkeit als Ordnanzoffizier bei Kluge. War ich bei Kluge als Ordnanzoffizier und habe alle von all diesen Verbrechen gehört und habe es mitbekommen auch, dass Hitler ein Verbrecher war, auch insofern, dass er das Deutsche Reich in den Untergang, militärisch sowohl wie moralisch in den Untergang führen würde. Und dann infolgedessen war er ein Eidbrecher und war ich an meinen Eid nicht gebunden. Ein Ausspruch von Ludwig Beck, dem ehemaligen Chef des Generalstabs des Heeres, lässt am Motiv der Verschwörung des 20. Juli gegen den Massenmord vorzugehen keinen Zweifel. Die Historikerin Benigna von Krusenstern mit Blick auf die Motive der militärischen Umstürzler. Beck, der als provisorisches Staatsoberhaupt vorgesehen war, erklärte am 3. Juli 1944 gegenüber Mitverschwörern, das Entscheidende ist nicht, was aus diesem oder jenem versöhnlich wird. Das Entscheidende ist nicht einmal die Folge für das Volk, sondern entscheidend ist die Unerträglichkeit, dass seit Jahr und Tag im Namen des deutschen Volkes Verbrechen auf Verbrechen und Mord auf Mord gehäuft wird und dass es sittliche Pflicht ist, mit allen verfügbaren Mitteln diesen im Namen des Volkes geübten Verbrechen Einhalt zu tun. Krusenstern spricht in ihrem Vortrag noch ein weiteres Missverständnis an, das bis zum heutigen Tag zum militärischen Teil des 20. Juli hartnäckig reproduziert werde, obwohl es längst widerlegt sei. Verbreitet ist die irrtümliche Vorstellung, dass die Verschwörer des 20. Juli nach dem Umsturz eine fragwürdige Macht hätten errichten wollen. Klar ist, nach dem gelungenen Umsturz hätte es eine provisorische Regierung gegeben, noch nicht demokratisch gewählt, sondern von den Aufständischen als Übergangsverwaltung eingerichtet. An die dauerhafte Errichtung einer nicht legitimierten Macht sei jedoch nicht gedacht gewesen, so die Historikerin. Eine solche hätte auch schon deshalb keinen Bestand haben können, weil der Krieg zu diesem Zeitpunkt längst verloren gewesen und die Besetzung des Landes nicht mehr abzuwenden gewesen wäre. Willy Brandt, der damals im Exil in Schweden lebte, hat übrigens im Juni 1944 nicht gezögert, sich für die geplante Umsturzregierung zur Verfügung zu stellen. Mit anderen Worten, Es gibt keine Belege dafür, dass die Widerstandskämpfer eine diktatorische Machtergreifung angestrebt hätten. Vielmehr haben sie es als ihre vordringliche Aufgabe angesehen, dem Naziregime und seinen Verbrechen so bald wie möglich Einhalt zu gebieten und den Krieg so bald wie möglich zu beenden. Dass das mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden gewesen wäre, ja auch zu großen Verwerfungen hätte führen können, kann niemand ernsthaft bestreiten. Mit erheblichen Schwierigkeiten, auch nach einem gelungenen Tyrannenmord, rechnete auch Philipp von Böselager. Wenn das Attentat geglückt wäre, wären wir, so war uns damals klar, wahrscheinlich auch als Verräter in Faschist gekommen und die Deutschen hätten uns wahrscheinlich daher umgebracht, denn die Ostpreußen und Schlesier hätten gesagt, wenn der Hitler noch lebte, dann säßen wir heute noch in Ostpreußen und Schlesien. Die glaubten ja in der Masse der deutschen Soldaten an Hitler. Und dann wären wir auch von denen wahrscheinlich zur Rechenschaft gezogen worden. Aber trotz diesem drohenden Schicksal, ja, wenn die Nazis gewinnen, bringen die uns um, wenn wir gewinnen, bringen die anderen uns um. Trotz dieses drohenden Schicksals war uns klar, nachdem wir von den Verbrechen wussten, es gibt nur eine Möglichkeit, die Verbrecher zu stoppen, mit den Hitler zu töten. Also müssen wir es machen, wenn wir es können. Die Böselager-Brüder, Treskow oder Stauffenberg, waren diese zu allem entschlossenen Offiziere gegen die NS-Diktatur und die Todesfabriken die herausragenden Persönlichkeiten eines anderen Deutschland? Das andere Deutschland, dies ist ein weiterer prägender Begriff des Widerstandes, der neben dem Aufstand des Gewissens oder dem geheimen Deutschland seit langem dazu dient, die Umsturzstrukturen zu beschreiben. Der Bonner Historiker Christoph Stuth rät zur vorsichtigen Verwendung dieses Begriffes, zumindest wenn es um den militärischen Widerstand geht. Denn er habe bis 1945 eine schillernde und politisch sehr widersprüchliche Geschichte gehabt und passe schon gar nicht zur Beschreibung eines gewaltsamen Umsturzes unter maßgeblicher Beteiligung von Militärs. Dies auch, obwohl unter dem Titel »Vom anderen Deutschland« bereits sehr früh 1946 eine Publikation mit den nachgelassenen Tagebüchern des hingerichteten Widerstandskämpfers Ulrich von Hassel aus den Jahren 1938 bis 1944 veröffentlicht worden war. Es ist der durch diese Publikation vermittelten Kenntnis von der Existenz und dem Umfang des deutschen Widerstandes zu verdanken, dass in der öffentlichen Meinung, insbesondere in den USA, die schon formulierte These von der Kollektivschuld des Volkes an der deutschen Katastrophe ins Wanken geriet. Der Hinweis auf die tatsächliche Existenz eines anderen, eines besseren Deutschland war fortan nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Eine Fülle von Buchtiteln der letzten Jahrzehnte nimmt den Begriff des anderen Deutschland wieder auf, so Christoph Stuth. Denn es scheint auf den ersten Blick so zu sein, als sei mit diesem Titel »Vom anderen Deutschland« eine Begrifflichkeit gefunden worden, die schon bald als geflügeltes Wort wahrgenommen wurde, das scheinbar selbsterklärend seither und bis heute durch die Widerstandsforschung geistert. Gleichsam gesetzt, um damit die positive, die gute Gegenwelt zum durch und durch verbrecherischen Nationalsozialismus zu beschreiben. Aber, so der Historiker, keine der Autorinnen und Autoren, die den Begriff des anderen Deutschland für ihre Texte zum Widerstand gegen das NS-Regime verwenden, habe sich um die Begriffsgeschichte gekümmert. Deshalb sei ihnen auch entgangen, dass zwischen 1933 und 1945 der Begriff »die anderen« lange Zeit vor allem von den Nationalsozialisten selbst verwendet worden war. Noch bis mindestens zur Kapitulation am 8. Mai 1945 waren im nationalsozialistisch verseuchten deutschen Sprachverständnis und Sprachgebrauch die anderen gerade nicht die Guten, sondern im Gegenteil diejenigen, die nicht den rechten Arm für das neue Deutschland heben wollten. Die Gemeinschaftsfremden, die aus der guten deutschen Volksgemeinschaft auszuschließenden, ja auszumerzenden. Nun aber, plötzlich, waren damit diejenigen gemeint, die das Unrecht, ja das mörderische Gebaren Nazi-Deutschlands erkannt hatten und dagegen anzugehen versuchten. Die, die bereit waren, ihr Leben und das ihrer Familien zu opfern, um Deutschland von einer Verbrecherbande zu befreien. Deutschlands politischen und moralischen Untergang zu verhindern, diejenigen, die die Majestät des Rechts wiederherstellen wollten. Noch einmal eine ganz andere Gruppe habe wiederum der Schriftsteller Peter Bamm gemeint, als er von den anderen im Zweiten Weltkrieg gesprochen habe, die SS nämlich. In seinen Bericht über seine Erfahrungen als Arzt im Krieg, der unter dem Titel »Die unsichtbare Flagge« seit 1952 zahllose Auflagen erlebt hat. Ich darf eine kleine Passage daraus zitieren. In Nikolajew wurden die russischen Bürger, die jüdischen Glaubens waren, von einem Kommando der anderen registriert, zusammengetrieben, ermordet und in einem Panzergraben verscharrt. Wir hörten davon durch Gerüchte, die wir erst nicht glauben wollten, aber schließlich glauben mussten. Ein Offizier vom Stabe des Armeeführers hatte die Szene fotografiert. Zweifellos war die Empörung über die Massaker in der Armee allgemein. Aber es war keine aus der Tiefe des Herzens kommende, lodernde Empörung der Humanitas. Das Gift des Antisemitismus hatte sich schon zu tief eingefressen. Der Wurm saß schon im Holz. Die moralische Korruption nach 7 Jahren der Herrschaft der anderen war schon zu weit fortgeschritten, auch bei denen, die das bei sich selbst damals noch heftig bestritten hätten. Die brüchig gewordene große Illusion wurde durch eine noch brüchigere kleine Illusion ersetzt. Wenn die Armee erst einmal gesiegt habe, werde sie in der Lage sein, den Schändlichkeiten der anderen Einhalt zu gebieten. Zitat Ende. Wer die Geschichte des geflügelten Wortes vom anderen Deutschland schließlich noch in die Zeit vor 1933 zurückverfolge, findet dort wieder einen ganz anderen Kontext als den der NS-Täter oder ihrer Opfer, so Christoph Studt. Aber auch dieser lag ziemlich weit weg von der meist reaktionären Welt der Militärs der Weimarer Republik. Zeitgeschichtlich taucht unsere Wendung nämlich schon in den 20er Jahren auf. Und zwar als Titel einer Zeitung, die im Januar 1920 zunächst unter dem Titel »Der Pazifist« von dem Linkssozialisten Friedrich Küster in Hagen, Westfalen, begründet wurde und dann von 1925 bis 1933 unter dem Titel »Das andere Deutschland – unabhängige Zeitung für entschiedene demokratische Politik« erschien. Diese Zeitung war zugleich das Publikationsorgan des Westdeutschen Landesverbandes der Deutschen Friedensgesellschaft. Heute noch weithin bekannte Autoren, wie zum Beispiel Kurt Tucholsky und Erich Kästner, schrieben in ihr. Friedrich Küster verbrachte die Jahre von 1933 bis 1938 in verschiedenen Gefängnissen und Konzentrationslagern, fand danach über seinen Haftgenossen Carlo Mierendorf eine Zeit lang Anschluss bei sozialdemokratischen Regimegegnern, ehe er sich 1943 völlig von jeder politischen Aktivität zurückzog. Letzteres stimmt nicht so ganz. Denn Carlo Mierendorf konnte Friedrich Küster im Sommer 1943 noch einmal für eine Beteiligung im sozialdemokratischen Leuschner Widerstandsnetz aktivieren. Doch dazu später mehr, denn diese Geschichte gehört zum zivilen Flügel des 20. Juli 1944, die im dritten Teil dieser langen Nacht erzählt werden soll. Dann wird auch der Begriff »das andere Deutschland« wieder auftauchen. Im Zusammenhang mit dem politischen Exil von Sozialisten nämlich. Doch zunächst zurück zum militärischen Widerstand und vor allem zu Philipp von Böselager. Er schilderte vor 1,5 Jahrzehnten im Radio, wie er die dramatischen Ereignisse des 20. Juli 1944 erlebt hat. Als Kommandeur einer Kavallerieeinheit, die an der Front in Russland eingesetzt war, sollte er mit rund 1000 Soldaten nach Berlin zurückkehren, um dort nach dem geglückten Umsturz die militärische Kontrolle mit zu übernehmen. Als er die Nachricht erhält, dass Hitler lebt, rechnet er mit seiner baldigen Verhaftung. Doch es geschieht nichts. Ja, das habe ich heute noch nicht verstanden. Ich war sicher, dass wir am nächsten Morgen schon verhaftet würden. Und wir waren, die Lage nun war so, dass die Heeresgruppe Mitte, die 4 Armeen hatte, bei dieser Heeresgruppe Mitte durch diesen sommerlichen Angriff um den 20. Juli herum schon 3 Armeen, die nördlichen Armeen, vernichtet waren praktisch. Nur die südlichste Armee, zu der wir gehörten, bei der der Tresco der Chef war, ging langsam als wandernder Kessel zurück. Und wir hatten die Aufgabe gehabt, diesen wandernden Kessel abzudecken, indem wir hinhaltenden Widerstand mal leisteten. Das heißt, wir besetzten mit den Reitern dünn eine Linie, und zwar etwa ein Drittel des Regimentes. Ein zweites Drittel besetzte gleich eine Linie 4-5 Kilometer dort hinter dieser ersten Linie. Und das letzte Drittel des Regiments erkundete Wege, bereitete die Sprengung an Brücken vor und dergleichen mehr und erkundete auch schon ganz locker eine dritte Stellung. Wir taten aber so, als wenn wir diese erste Stellung verteidigen würden, sodass die Russen gezwungen wurden, aufzumarschieren mit Artillerie und allem. Das dauerte eine ganze Weile, denn in der Zwischenzeit konnte die Infanterie abfließen. Ganz normal, die waren ja nicht motorisiert, ganz normal zurückmarschieren. Diesen Kampf, der sehr anstrengend ist zur Ausführung und sehr genau befohlen werden muss, damit es keine hinhaltende Flucht, sondern einen hinhaltenden Widerstand gibt, hatten wir 14 Tage gemacht. Wir waren also ziemlich müde schon. Und da kam der Befehl von meinem Bruder, das Attentat steht bevor. Das war grundsätzlich schon alles besprochen. Es war auch grundsätzlich besprochen, dass ich mit 1000 Mann nach Berlin fliegen sollte, um den Umsturz nach dem gelungenen Attentat in Berlin abzusichern. Wir sollten in Berlin das SS-Führungshauptteil 1 und 2 am Prinz-Albert-Straße am Wilhelmplatz festnehmen und sich absichern und so weiter. Das war alles schon vorher besprochen und nun plötzlich in diese Rückzugsbewegung hinein bekam ich den Befehl von meinem Bruder, vorbereite, am nächsten Tag geht das Attentat los, bereite dich darauf vor, dass er aus der Front rausgezogen wird. Wir waren ostwärts von Brest-Litovsk noch und sollten an einem Sammelplatz Konopka, der ungefähr 250 Kilometer weiter westlich war. Und dann sollten wir dort auf LKWs klettern, mit den LKWs zu einem Feldflugplatz fahren in der Nähe von Warschau und von Warschau aus mit dem Flugzeug mit Jus nach Tempelhof fliegen. Und wir waren eben noch ostwärts von Brest-Litovsk, wie mein Bruder mir den Befehl gab, auf nach Berlin letztes Jahr am 17. Da haben mich 6 Schwadronen, das waren also ungefähr 1200 Mann, nach hinten geschickt zu diesem Sammelort hin. Aber die gingen nicht alle auf einmal, sondern wie ich Ihnen sagte, die waren in verschiedenen Linien eingesetzt und gehen auch mit unterschiedlichen Zeiten, je nachdem wie die Frontlage war, Richtung Konopka. Und bei Brest-Litovsk war eine feste Stellung ausgebaut, in die die Infanterie rein musste. Und dann erst konnten wir durch die Infanterie durchmarschieren, die letzten Teile von uns nach Konopka. Und gerade wie wir nach Konopka gekommen sind, das war ein Ritt von 200 Kilometern in 36 Stunden. Das ist also sehr schnell. Und nach den ganzen Kämpfen war das eine große Anstrengung für die Soldaten. Kam ein Melder von meinem Bruder, der Obergefreite Rettel, an, gab mir einen Zettel, da stand drauf, alles in die alten Löcher. Das war das Deckwort für Attentat nie ausgeführt. Ich wusste nicht, dass es gescheitert war. Ich wusste schon, dass ein paar Attentatsbefehle vorher gegeben waren, die wieder zurückgezogen worden waren. Also konnte das genauso sein. Und dann ritten wir wieder zurück und es war wieder beschleunigt, weil ich hatte Angst, dass es aufgefallen wäre, wenn 1200 Leute aus der Front gezogen wären. Das fiel auf und besonders, weil die Front ja nördlich von Brest-Litovsk eigentlich überhaupt nicht bestand. Da waren 3 Armeen zerschlagen worden. Wir sind dann in einem Höllentempo wieder zurückgeritten und zwar wieder schon nördlich von Brest-Litovsk, weil die Russen schon weiter vorgekommen waren. Denn eingesetzt worden und sind dann kämpfend vor die ostpreußische Grenze verlegt worden, weil vor Ostpreußen gab es keine Soldaten. Und bei diesen Kämpfen dann, nach dem 20. Juli schon, ist mein Bruder gefallen als Brigadekommandeur. Ich hatte damals ein Reiterregiment in der 2. Kavalleriedivision. Aber ich sage nochmals, ich habe jeden Tag damit gerechnet, dass ich verhaftet wurde, weil den Reitern ist natürlich aufgefallen, dass wir erst wie verrückt 200 Kilometer nach Westen ritten, die Pferde abgaben. Kaum hatten sie die Pferde abgegeben, mussten sie die Pferde wieder ranholen und es ging wieder nach Osten zurück. Das war schon komisch. Und abends hörte man dann von dem missglückten Attentat. Hatte das nichts miteinander zu tun? Also ich war ganz sicher, dass wir verhaftet wurden. Wir sind aber nicht verhaftet worden. Und die paar Teilnehmer im Widerstand, die dann hergefoltert wurden, wie der General Stief und der Schlabendorf, die haben dicht gehalten, als sie auf uns angesprochen wurden, haben gesagt, nein, das hat er mit denen gar nichts zu tun. Die haben uns auch das Leben gerettet, der Schlabendorf und der General Stief. Philipp von Büselager wird gefragt, ob er glaube, dass die Reiter seiner Einheit deswegen nichts verraten hätten, weil sie mit dem Umsturzversuch sympathisierten. Das glaube ich nicht. Das waren ganz normale Soldaten. Viele glaubten noch an Hitler. Es gab auch eine ganze Menge, die nicht an Hitler glaubten und so weiter. Das glaube ich nicht, dass sie mit dem Aufstand sympathisiert. Es wäre dann darum gegangen, dass der Hitler tot wäre. Dann wären die uns unter allen Umständen gefolgt. Da waren wir sicher, dass die uns folgen würden. Weil dann waren sie nicht mehr an Hitler gebunden. Aber solange der Hitler gelebt hätte, wäre ein Aufstand auch mit diesen Soldaten unmöglich gewesen. Henning von Treskow, Freund der Böselagers und enger Vertrauter Stauffenbergs, wählt am 21. Juli 1944 an der Hauptkampflinie bei Ostrow den Freitod, als er die Nachricht vom gescheiterten Umsturz erhält. Auch nach seinem Tod bleibt Philipp von Böselager unbehelligt. Na, es hat niemand nachgefragt, weil wir sind ja gleich in den, mit dir sagt man, in die größte Scheiße reingekommen, weil, wie ich Ihnen sagte, drei Armeen zerschlagen waren. Wir waren ja einzelne Truppenteil, die dieses Loch ausfüllen sollten, wenigstens so verschleiern sollten. Und wir haben das auch getan, weil wir wirklich sehr gute ausgebildete Reiter hatten. Wir haben nachts Spätrupps geritten, wo die Russen waren, und sind dann nachts noch rangeritten, haben die dann am Morgengrauen von hinten angegriffen oder von der Seite, weil die gar nicht mit Deutschen rechneten. Sie verwirrt, sind wieder zurück, raus und sind am nächsten Abend wieder 50 Kilometer weiter nördlich, haben wir dasselbe Spiel gemacht. So etwas primitiv geschildert. Und so sind wir vor die ostpreußische Grenze und wir waren wirklich täglich im harten Einsatz. Und wenn sie meinen Bruder und mich verhaftet hätten, wäre das Loch nur größer geworden. Also das wird vielleicht auch eine Rolle gespielt haben. Aber ich glaube, entscheidend war, dass wir nicht denunziert worden sind von den Soldaten. Trotz todesmutiger Menschen wie Philipp von Böselager gestaltete sich in den ersten Jahrzehnten nach der Befreiung 1945 das Gedenken an die Umsturzbewegung des 20. Juli 1944 schwierig. Gerade die Wehrmachtsoffiziere, die Hitler töten wollten, wurden wohl von einer großen Mehrheit der Deutschen zunächst vor allem als kleine Verräterklique betrachtet. Dieses Nazi-Narrativ wirkte lange nach. Der Historiker Winfried Heinemann. Die Rede von der ganz kleinen Clique hatte die Wahrnehmung der allermeisten Deutschen geprägt und auch nach 1945 war an ein Umdenken so schnell nicht zu glauben. Noch weit in die 1950er Jahre hinein glaubte ein erheblicher Teil der Bevölkerung, ohne den Widerstand hätte das Reich den Krieg gewonnen. Vor allem übrigens unter ehemaligen Berufssoldaten. Sprach man von den Angehörigen des Widerstands dann zumeist als Verräter und von den überlebenden Kindern, erinnern sich viele lange noch daran, als Verräterkind gebrandmarkt worden zu sein. Es musste also zunächst einmal darum gehen, dieser Diffamierung zu begegnen und die moralische Berechtigung von Widerstand im öffentlichen Bewusstsein zu etablieren. Auch die siegreichen Alliierten trugen mit ihren Sprachregelungen zum deutschen Widerstand in den Nachkriegsjahrzehnten nicht dazu bei, ein realistisches Bild vom Umsturzversuch zu erhalten, ergänzt die Historikerin Benigna von Krusenstern. Einschlägige Bücher und Broschüren durften mehrere Jahre lang nur in der Schweiz erscheinen. Für überzeugte bzw. bislang überzeugte Nationalsozialisten waren Widerstand und die daran Beteiligten ohnehin kein Thema. Unbequem waren diese aber auch und gerade für Opportunisten und Mitläufer, denn sie bildeten sozusagen einen Stachel im Fleisch, wie Peter Steinbach es formuliert hat. Denn ihr Handeln widerlegte die Ausrede, Widerstand wäre gar nicht möglich gewesen. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde die moralische Berechtigung von Widerstand erstmals bewusst, als Fritz Bauer 1952 in Braunschweig die Verurteilung des Generalmajors AD Otto Ernst Rehmer wegen Beleidigung des Andenkens der ermordeten Widerständler erreichte. Aber wenn Sie die Quellen zu dem Prozess lesen, auch das berühmte flammende Plädoyer von Fritz Bauer, Das Wort Gewissen finden Sie nicht. Obwohl es genau um die moralische Rechtfertigung des Widerstandes geht. Einen weiteren Anlauf zur Verankerung eines positiven Widerstandsbildes in der breiteren deutschen Öffentlichkeit unternahm dann im Juli 1954 Bundespräsident Theodor Heuss mit seiner Rede Bekenntnis und Dank in Berlin anlässlich des 10. Jahrestages des gescheiterten Umsturzes. Am 19. Juli 1954 bekennt der gerade wiedergewählte Bundespräsident im Audimax der Freien Universität Berlin öffentlich, dass er selbst engen Kontakt zu führenden Personen des Umsturzversuches vom 20. Juli hatte. Er berichtet etwa von Diskussionen mit Karl Gördeler Ende 1943 in Stuttgart über das geplante Attentat auf Hitler. Noch einmal 15 Jahre später, zum 25. Jahrestag des Stauffenberg-Attentats, ist im Nachrichtenmagazin Der Spiegel eine ganzseitige Anzeige zu lesen, in der an den 20. Juli erinnert wird. Unterzeichnet ist diese Anzeige von einer sogenannten Aktionsgemeinschaft 20. Juli 1944. Die rund 100 Namen, die darunter stehen, überraschen. Vor allem aufgrund der intellektuellen und politischen Breite und Prominenz, die sie abbilden. Die Historikerin Benigna von Krusenstern. Zu ihnen gehörten, wenig erstaunlich, Frauen und Männer aus dem Umfeld des Widerstands. Vor allem aber prominente Personen des öffentlichen Lebens. Darunter etwa der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Gebhard Müller, Julius Kardinal Döpfner, Landesbischof Hermann Dietz-Felbinger und der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Heinz-Oskar Vetter. Auch mehrere namhafte Professoren. Und zwar so unterschiedliche wie Karl Rahner, Golo Mann und Theodor W. Adorno. Ebenfalls eine ganze Reihe von Schriftstellern, wie etwa Stefan Andres, Heinrich Böll, Albrecht Goetz, Karl Zuckmayer und Günter Grass. Zahlreich sind auch Politiker aus CDU, SPD und FDP vertreten, darunter viele Oberbürgermeister, aber auch Bundesminister. Es war die Zeit der Großen Koalition. Die Bundesminister waren Willy Brandt, Ernst Bender, Hans Katzer, Carlo Schmidt und Herbert Wehner. Ganz offensichtlich war all diesen Persönlichkeiten damals klar, dass die Anerkennung des Widerstands gegen das NS-Regime noch keineswegs in der deutschen Gesellschaft verankert war und sie sich daher herausgefordert sahen, ob nun Ablehnung, Ignoranz oder Irrtümern eine andere, eine positive Deutung entgegenzustellen. Zur positiven Deutung heute gehört auch die nicht-militärische Seite des 20. Juli. Sie ist lange im Gedenken zu kurz gekommen, obwohl gerade sie international besonders gut vernetzt war. Wer waren die Zivilistinnen und Zivilisten des Umsturzversuchs und warum wurden viele jahrzehntelang völlig vergessen? Diesen Fragen gehen wir im dritten Kapitel dieser langen Nacht zum 20. Juli 1944 nach. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang. Mouton et des larmes. Leber war eine ungewöhnliche Persönlichkeit, ein Elsässer, der für Deutschland optiert hatte, junger Offizier gewesen war im Ersten Krieg und der mich beeindruckte, eben wegen der Militanz, die ich bei anderen vermisste. Willy Brandt in einem Gespräch über Julius Leber im Jahr 1988. Im dritten Kapitel der Lange Nacht widmen wir uns dem zivilen Flügel des 20. Juli 1944 und seinen internationalen Vernetzungen. In der Tat, Julius Leber war kein Deutscher. Das streicht Willy Brandt bei mehreren Gedenkveranstaltungen der Nachkriegsjahrzehnte heraus. Seit längerer Zeit wird im französischen Biesheim, wo er geboren wurde, jedes Jahr am 5. Januar ein Kranz für ihn niedergelegt. Der 5. Januar 1945, das ist der Tag, an dem Jules Leber, wie er hier genannt wird, von den Nationalsozialisten hingerichtet wurde. Die jährliche Ehrung im Elsass nehmen Französinnen und Franzosen vor, nicht Deutsche. Leber ist damit der einzige Akteur des deutschen Widerstands, der regelmäßig in Frankreich mit einer Zeremonie geehrt wird. An Lebers 20. Todestag erinnerte Willy Brandt ebenfalls an die europäische Geschichte, für die dieser Widerstandskämpfer besonders steht. 20 Jahre nach dem letzten Gang von Julius Leber werden wir täglich daran erinnert, dass die braune Diktatur nicht nur das Erbe eines zerstörten und geteilten Deutschlands hinterließ. Sie übte grausamen Verrat auch an Europa. Wenige Tage vor dem 20. Juli sitzt Ludwig Bergstresser im elsässischen Colmar in einer öffentlichen Parkanlage. Das notiert er in seinem bis heute unveröffentlichten Tagebuch aus dem Zweiten Weltkrieg. Der zu diesem Zeitpunkt 62 Jahre alte Mann lebt zwar schon lange in Darmstadt, geboren und aufgewachsen ist er aber im nun von den Deutschen besetzten Elsass. Immer wieder kommt Ludwig Bergstresser deshalb auch in der Zeit des Nationalsozialismus und während des Krieges zurück in die alte Heimat und trifft dort Freundinnen und Freunde. Am 16. Juli ruht er sich zwischen zwei Luftalarmen auf einer Parkbank in Colmar aus und raucht eine Zigarette. Ludwig Bergstresser bleibt diesmal nicht sehr lange im Elsass, denn er ist ein Leuschnermann. Das heißt, er gehört zum Widerstandsnetz, das der Sozialdemokrat Wilhelm Leuschner, der ehemalige Innenminister des Volksstaates Hessen, heimlich aufgebaut hat, um gegen das NS-Regime zu arbeiten. In einem Nachkriegsradio-Interview berichtet er über die konspirativen Treffen auf beiden Seiten des Rheins, bei denen es immer auch um die bange Frage ging: Wann schlagen die oppositionellen Wehrmachtsoffiziere los? Erst wenn Hitler tot ist, können die Zivilisten in Aktion treten und Verwaltung mit verlässlichen Anti-Nazis besetzen. Und es war uns von der zivilen Seite vollkommen klar, dass die Regierung nur gestürzt werden könne von denen, die die Macht hatten. Die Macht hatte nur das Militär. So kam es zu der Verbindung zwischen dem zivilen Widerstand und dem militärischen Widerstand. Diese Verbindung ist mir ziemlich früh bekannt geworden, und zwar durch den leitenden Mann des zivilen Widerstandes auf der Seite der Linken, durch Wilhelm Leuschner. Die Leuschner-Konspiration ist Teil der Umsturzplanung, die in den 20. Juli 1944 mündet. Bergstresser ist von Leuschner für den Fall eines gelungenen Umsturzes für einen hohen Posten im Kultusministerium vorgesehen. Er rechnet in den nächsten Wochen mit dem Attentat auf Hitler. Dann wird er in Berlin gebraucht. Doch Ludwig Bergstresser hat mehrere Gründe, auch in einer so entscheidenden Situation immer wieder auch im Elsass zu sein. Zum einen trifft er hier andere Mitglieder des Leuschner Widerstandsnetzes. Schon um die Leute zu schützen, nennt er in seinem Tagebuch und in anderen Aufzeichnungen aus dieser Zeit nur wenige Namen. Doch ein Briefwechsel, der heute im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt aufbewahrt wird, verrät: Er trifft zwei bekannte Regimegegner im Elsass. So seine ehemalige Kollegin im Parlament der Weimarer Republik, die Frauenrechtlerin und linksliberale Reichstagsabgeordnete Marie-Elisabeth Lüders, die monatelang von den Nationalsozialisten ins Gefängnis gesperrt worden war. Ihr Haus steht am Rande des Berliner Grunewalds, in dem sie bereits vor 1933 Flugblätter von Frauenverbänden gelagert hatte, die sich gegen das Frauenbild der Nationalsozialisten richteten. Wir haben es ja schon einmal erlebt, dass 1933 Positionen, die wir hatten, vollkommen vom Tisch gewischt worden sind. Ihr Haus, in dem sie während der NS-Zeit zeitweise auch verfolgte Jüdinnen und Juden versteckt hat, wird im Dezember 1943 durch einen Bombenangriff für die zu diesem Zeitpunkt stark gehbehinderte Lüders unbewohnbar. Sie verlässt Berlin Richtung Südwesten und führt auf beiden Seiten des Oberrheingrabens ein Nomadenleben, wie sie später schreibt. Am Tag des Umsturzversuchs befindet sich die Liberale, nach der heute ein Flügel des Bundestages benannt ist, in Winzenheim bei Colmar. Auch über ihre Cousine Clara Harnack, die Mutter des bereits vor dem 20. Juli 1944 mit seiner Frau Mildred hingerichteten Arvid Harnack, ist sie zumindest grob über die Umsturzplanungen informiert. Dort erreichten mich die Nachrichten vom Ausgang des Attentats auf Hitler, das wir alle mit höchster Spannung verfolgt hatten, und von seinen grauenhaften Folgen der Sippenhaftung. Über die Folgen für viele der Beteiligten waren wir nicht im Zweifel. Der Sohn meiner Cousine zum Beispiel und bald nach ihm seine junge Frau waren schon einige Zeit vorher hingerichtet worden. Unter den Opfern des 20. Juli 1944 befanden sich Freunde und politische Mitarbeiter aus allen Parteien. Unter anderen Gordela, Popitz, Erwin Planck, Graf Jork, Ernst von Harnack. Gemeinsam mit dem später ebenfalls vom NS-Regime hingerichteten Widerstandskämpfer Johannes Popitz besorgt Lüders zu Kriegsbeginn in ihrer Wohnsiedlung in der Nähe des Berliner S-Bahnhofs Grunewald verfolgten Jüdinnen und Juden Unterkünfte und Nahrungsmittel. Den Juden Alfred Becker kann sie mit Hilfe gefälschter Papiere ins Ausland bringen. Ihre langjährige Freundin und politische Wegbegleiterin Agnes von Zahn-Harnack bestätigt zwei Jahre nach Kriegsende als Vorsitzende des kurz zuvor neu gegründeten Berliner Frauenbundes 1947 das entschlossene Handeln von Marie Elisabeth Lüders. Sie hat in ihrem ausgebreiteten Freundes- und Bekanntenkreis vielen Nicht-Ariern und politisch Verfolgten tätige Hilfe geleistet. Lüders und Bergstresser treffen in den letzten Tagen vor dem 20. Juli 1944 zumindest einen zweiten wichtigen Leuschnermann im Elsass, Ludwig Metzger. Der aus Darmstadt stammende Jurist und Sozialdemokrat war bis 1933 bei der Kreisbehörde in Heppenheim an der Hessischen Bergstraße beschäftigt gewesen. Nach seiner Entlassung aus politischen Gründen arbeitet Metzger in Darmstadt als Rechtsanwalt und engagiert sich in der Bekennenden Kirche. 1936 wird er von der Gestapo kurzzeitig inhaftiert. Um sich dem Druck der Verfolger ein wenig zu entziehen, nimmt Metzger wohl in Absprache mit Wilhelm Leuschner, für den er in Darmstadt konspirativ tätig ist, 1943 eine Stelle in Luxemburg an. Er arbeitet zusätzlich auch im Elsass, wo er Bergstresser und Lüders unmittelbar vor dem 20. Juli 1944 trifft. Es ist nicht das einzige konspirative Treffen, das in diesen Tagen längs des Rheins stattfindet, berichtet später Ludwig Bergstresser im Radio. Und es ist mir auch interessant, wenn ich an diese Dinge zurückdenke, wie mir Leuschner sagte, der frühere Oberbürgermeister Görtler solle zunächst Reichskanzler werden, eher Vizekanzler. Und dann in der ruhigen, gemessenen Art, die er hatte, mit der, sagen wir einmal, Klugheit gegenüber den Tatsachen, mir sagte, wissen Sie, ich bin ja in dieser neuen Regierung dann der Einzige, der wirklich eine Macht hinter sich hat, denn ich habe die Gewerkschaften hinter mir. Er hatte damit vollkommen recht. Er hatte die Gewerkschaften hinter sich. Leuschner hatte auch die Unterstützung anderer führender Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Widerstand, erinnert sich Anne-Dore Leber, die Witwe Julius Lebers. Es war ja so, dass die Arbeiterbewegung unter schweren Opfern ihre Rechte und Freiheiten auf ihrem Weg erobert hatte. Sie wusste auch 1933 sehr genau um die Werte der Demokratie. Es waren viele, unzählige von ihnen, die damals 1933 ihren Weg in die neu eingerichteten KZs antreten mussten. Und viele von ihnen kehrten nicht zurück. Auch von den Freunden meines Mannes waren diejenigen, die später an der Aktion vom 20. Juli beteiligt war, in diesen ersten Jahren, wie ebenfalls mein Mann, mehrere Jahre in Gefängnis bzw. KZ-Haft. Diese Freundesgruppe fand sich nach den Entlassungen aus den KZs wieder. Den Mittelpunkt dieser Gruppe bildete Wilhelm Leuschner, der bis 1933 Innenminister von Hessen gewesen war und zugleich dem Vorstand der Freien Gewerkschaften angehörte. 31. Mai 1954. An den Vorsitzenden des Hilfswerks 20. Juli, Herrn Emil Henk, Heidelberg, Kaiserstraße. Lieber Freund Emil Henk, meine Tätigkeit innerhalb des Widerstandskreises während des Nazi-Regimes dürfte dir genügend bekannt sein. Ich war damals der Verbindungsmann zwischen Berlin und Breslau. Nach dem 20. Juli 1944 sollte auch ich festgenommen werden. Dies konnte aber nicht geschehen, ich war nicht aufzufinden, weil ich inzwischen zur Wehrmacht einberufen und mich auf dem Rückweg von Lettland befand. Auch in der Zeit meiner Einberufung stand ich in ständigem Schriftwechsel mit Wilhelm Leuschner, dem ich auch laufend aufgrund einer getroffenen Vereinbarung meine Anschrift mitteilte, damit ich erforderlichenfalls sofort zu erreichen war. Ich bitte aufgrund meiner Zugehörigkeit zur Widerstandsgruppe Leuschner, in die Liste der Mitglieder des 20. Juli aufgenommen zu werden. Als Zeugen benenne ich Frau Emma Wirsig, Berlin-Tempelhof, Albuinstraße 77, den Sohn von Wilhelm Leuschner, Wilhelm Leuschner Junior, Düsseldorf, Leopoldstraße 50. Falls erforderlich, bin ich jederzeit bereit, weitere Zeugen namhaft zu machen. Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass ich als Insasse des Konzentrationslagers Breslau-Dürgäu und Ester wegen als politisch Verfolgter anerkannt bin. Mit freundlichen Grüßen, Max Kukil. Ludwig Bergstresser, wie Max Kukil in Schlesien, ein Mitglied der Widerstandsgruppe Wilhelm Leuschner in Hessen, hatte bereits im Jahr 1952 begonnen, Material über den zivilen Flügel des 20. Juli 1944 zu sammeln. Auch den Brief von Max Kukil an Emil Henk hatte er archiviert. 1952 schreibt Bergstresser unter anderem an den aus Marburg stammenden Otto John, der durch Klaus Bonhoeffer zum Widerstand gekommen war und sich an den Umsturzvorbereitungen beteiligt hatte. Seit Ende 1951 war Otto John der erste Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. 4.8.1952. Herrn Dr. Otto John, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Bonn, Bundesministerium des Innern. Sehr geehrter Herr Präsident, mit großem Interesse habe ich in der Nummer »Das Parlament« zum 20. Juli Ihrer Ausführungen gelesen. Da ich im Augenblick damit beschäftigt bin, Material über Wilhelm Leuschner zu sammeln, möchte ich Sie bitten, mir mitzuteilen, ob und welches besondere Material Sie selbst haben und ob Sie bereit wären, es mir zugänglich zu machen. Ich habe zu dem persönlichen Kreis von Leuschner gehört, habe ihn in Berlin besucht und habe oft die Freude gehabt, ihn in Darmstadt zu Besprechungen in meinem Hause zu sehen, bin also dadurch in der Lage, wichtiges Material nach meiner eigenen Kenntnis nutzbringend zu verwerten. Und ich glaube, Sie werden mit mir einig gehen, dass auch diese Seite des Widerstands jetzt einmal quellenmäßig bearbeitet werden muss, da sie bisher noch mehr im Dunkeln war, als für eine ernstliche Bewertung nützlich ist. Mit bestem Dank im Voraus und mit verbindlicher Begrüßung bin ich Ihr sehr ergebener Dr. Bergstresser. Wenige Wochen später schreibt Ludwig Bergstresser auch an den Schriftsteller Karl Zuckmayer, der sich zu diesem Zeitpunkt in Frankfurt am Main aufhält. Darmstadt, den 26.09.1952. Sehr geehrter Herr Zuckmayer, in den Nachlasspapieren von Wilhelm Leuschner, die mir von der Familie zur wissenschaftlichen Bearbeitung überlassen worden sind, habe ich einen kurzen Brief von Ihnen vom 21.04.31 gefunden, der auf einen Brief von Leuschner Bezug nimmt und aus dessen Ton zu schließen ist, dass Sie mit Leuschner befreundet gewesen sind. Was mich nicht wundert, weil ich weiß, wie eng Sie mit Carlo Mierendorf, den auch ich zu meinen Freunden rechnen durfte, verbunden gewesen sind. Da das Material über Leuschner sehr ungleich und lückenhaft ist, ist mir jede Ergänzung wertvoll. Und so möchte ich Sie bitten, wenn Sie, wie die Zeitungen melden, für den Winter wieder in die Vereinigten Staaten zurückgehen, doch in Ihren Papieren nachzusehen, ob Sie Briefe von Leuschner noch besitzen. Ich würde Sie bitten, mir diese oder, wenn Ihnen das lieber ist, zuverlässige Abschriften für meine Arbeit zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wäre es mir natürlich sehr viel wert, wenn Sie sich etwa entschließen könnten, mir über Ihre Beziehungen zu Leuschner eine Darstellung in irgendwelcher Form zu übermitteln. Bei meiner Arbeit leitet mich die Feststellung, dass bisher zwar recht viel über die militärischen Männer des Widerstandes und über die konservativen Widerständler Gördeler, Kreisauer Kreis geschrieben worden ist, dass aber die linke Seite dieses Widerstandes, zu der ich selbst gehört habe, bisher in allen Darstellungen sehr zu kurz kam. Karl Zuckmayer hatte in einem Nachkriegstext mit dem Titel »Wiedersehen mit Deutschland« in der Tat den hingerichteten Leuschner und einige andere linke Widerstandskämpfer als Freunde bezeichnet. Leider habe ich die Besten nicht wiedergefunden. Die Haubach, Mierendorf, Leuschner, Helmut von Moltke. Leider war es ihnen nicht vergönnt, ein neues Deutschland mitzuschaffen. In seinem Theaterstück »Des Teufels General«, das Zuckmayer zwischen 1943 und 1945 im US-Exil schreibt, setzt er dem Widerstand in der Person des fiktiven Saboteurs Oderbruch ein Denkmal. Sein Vorgesetzter, der fiktive General Harras, der ahnt, dass Oderbruch gegen das Regime arbeitet und selber an Hitler zweifelt, stellt ihn zur Rede. Oderbruch, wollen Sie sprechen? Die Wahrheit, Oderbruch. Die Wahrheit. Ich. Sie? Oderbruch? Wir. Wer seid ihr? Wer sind die anderen? Wir haben keine Namen. Wollen Sie mir auch jetzt nicht vertrauen? Wer seid ihr? Ich habe es gesagt. Wir kämpfen, unbekannt, ungenannt. Wir wissen voneinander und kennen uns kaum. Wir haben keine Namen, nur ein Ziel. Und warum trefft ihr uns aus dem Hinterhalt? Warum trefft ihr uns anstatt den Feind? Ihr seid seine Waffe. Die Waffe, mit der er siegen kann. Das Jahr 1952 wird tatsächlich so etwas wie ein Wendepunkt in der Erinnerung an den 20. Juli 1944. Das gilt für die Militärs und später dann auch für die Zivilistinnen und Zivilisten, die am Umsturzversuch beteiligt waren. Emil Henk wird bei einer Gedenkfeier Anfang der 1960er Jahre als einer der Überlebenden des Aufstandes vom 20. Juli 1944 vorgestellt, bevor er das Wort ergreift. Viele Jahre geschah am 20. Juli so gut wie nichts. Er war vielen unbequem und unbegreiflich. Und es bestand die Gefahr, dass dieser Tag ein Stück unbewältigter Vergangenheit wird. Was man nicht kennt und was als lebendige Kraft nicht in die Gegenwart eingreift, bleibt geschichtlich tot. Da gab es eine entscheidende Wendung. Sie wissen, im Jahre 1952 hat die Stadt Berlin in einer gemeinsamen Feier mit dem Hilfswerk 20. Juli in der heutigen Stauffenbergstraße das Denkmal für die Opfer des 20. Juli enthüllt. Zum ersten Mal hat damals sich ein Bundesland, eben Berlin, sei zu seiner Ehre immer wieder gesagt, öffentlich zu dieser ungeheuren Tat bekannt. Der Bundestag und Bonn folgten. Die DDR folgte 1952 allerdings nicht. Zumindest nicht, was das Erinnern an das Leuschner Widerstandsnetz angeht. Denn es war die Hochzeit des Stalinismus. An sozialdemokratische Hitler-Gegnerinnen und Gegner will Ostberlin in dieser Zeit nicht erinnern. Käthe Kern, die langjährige Leuschner-Mitarbeiterin in der Konspiration, war schon 1950 mit dem Versuch gescheitert, zum 60. Geburtstag Leuschners in der DDR ein Gedenkbuch herauszubringen. Sie hatte bereits den Theatermann Wolfgang Langhoff, der mit Leuschner im KZ gesessen hatte, und andere prominente ehemalige Widerstandskämpfer als Autoren gewonnen. Doch die DDR-Führung ließ die Publikation nicht zu. Obwohl Käthe Kern zu diesem Zeitpunkt sogar Mitglied des Zentralkomitees der SED war. Nachdem in West-Berlin 1952 das Denkmal für den 20. Juli 1944 aufgestellt worden war, entschied sich Kern, nach Darmstadt zu reisen und im Westen heimlich ihr Wissen über das Leuschner Widerstandsnetz an Ludwig Bergstresser weiterzugeben. Die SED-Führung erfuhr davon nichts. Bergstresser lässt seine Sekretärin ein Wortprotokoll des Berichtes schreiben, den Käthe Kern in Darmstadt über Leuschners Widerstandsaktivitäten mündlich gibt. 1942-43 hat er in meinem Beisein mit Mierendorf und Hermann Maas Unterhaltungen darüber gehabt, was nach dem Sturz Hitlers werden solle, wenn eine neue Regierung der Arbeiterklasse die Möglichkeit gäbe, sich wieder zu betätigen. Welches Programm die beste Zusammenfassung der Kräfte der Arbeiterklasse garantieren könne. Auch die Frage, wie die Arbeiterklasse Machtpositionen erlangen könne, wurde diskutiert. Denn eine Regierung mit Gördeler war für ihn nur eine Übergangsangelegenheit. Bei Theodor Haubach habe ich in Leuschners Auftrag Ausarbeitungen aufgenommen, die sich im Wesentlichen damit befassten, welche Fehler die Sozialdemokratie in der Vergangenheit gemacht hatte und die nicht wiederholt werden sollten. Die bei Haubach aufgenommenen Ausarbeitungen sind verbrannt, als Haubach in der Bregenzer Straße ausgebombt wurde. Es ist anzunehmen, dass Ludwig Bergstresser Käthe Kern bereits von seinen konspirativen Besuchen in der Leuschner Wohnung während des Nationalsozialismus kannte. In seinem Kriegstagebuch erwähnt er sie nicht. Dafür aber Marie-Elisabeth Lüders. Seine alte Parlamentskollegin aus Weimar besucht er in Berlin mehrfach, wenn er auch Leuschner trifft. Lüders und den Leuschnermann Ludwig Metzger trifft Bergstresser etwa am 16. Juli 1944 im Elsass. Doch bereits drei Tage später ist er wieder zurück in seiner Wohnung in der Darmstädter Heinrichstraße, wo er mit seiner Familie zu diesem Zeitpunkt lebt. Ist Bergstresser deshalb pünktlich vor dem 20. Juli 1944 zurück in Deutschland, weil er den genauen Zeitpunkt des Umsturzversuches kennt? Denkbar, denn Bergstresser gehörte zu den sogenannten Vertrauensleuten Leuschners. Je näher der geplante Umsturz rückt, umso wichtiger wird es, dass die Konspirateure, die nach dem Tod Hitlers in der Übergangsregierung in Berlin eine Funktion einnehmen sollen, erreichbar sind. Sie müssen nicht in der Hauptstadt sein, aber mit vereinbarten Codes über Telefon oder per Postkarte kurzfristig informiert werden können. Ansonsten warten die zivilen Akteurinnen und Akteure wie Ludwig Bergstresser auf die oppositionellen Offiziere, die mit dem Attentat auf Hitler zunächst am Zuge sind. Bergstresser und Leuschner treffen sich jedoch weiterhin. Ich wurde von Leuschner besucht, verschiedentlich, Unter großen Vorsichtsmaßregeln natürlich. Ich habe Leuschner in Berlin besucht, natürlich unter eben solchen Vorsichtsmaßregeln. Ich habe zum Beispiel, wenn ich nach Berlin kam, mich nicht vorher angekündigt. Er war beim Antelefoniert unter einem verabredeten falschen Namen. Wir haben ausgemacht, dass ich ihn treffe. Und das Ausmachen hieß mittwochs um 6 und bedeutete dienstags um 5. Damit die Gestapo, wenn sie etwa mittwochs um 6 käme, niemanden fände und ähnliche Dinge mehr. Fast auf den Tag genau ein Jahr vor dem Stauffenberg-Attentat, am 19. Juli 1943, läuft Ludwig Bergstresser durch die zuvor schwer von Bomben getroffene Dortmunder Innenstadt. Der Eindruck ist für ihn niederdrückend. Bergstresser hält in seinem Tagebuch fest: Im Dortmunder Kriegssommer 1943 will er vor allem Paul Hermann Mertes treffen. An der Universität Frankfurt am Main hatte Mertes gegen Ende der Weimarer Republik beim Historiker und Archivar Bergstresser promoviert. Zu den Ereignissen der Revolutionsjahre 1848-49 in Dortmund. Nun geht es wieder um einen Umsturz. Hitler muss beseitigt werden. Die verstaubten Straßen und die Kaufhausruinen rund um den Hauptbahnhof der Revierstadt beweisen es, wenn es überhaupt noch eines Beweises bedurft hätte. Bergstresser will Paul Hermann Mertes für die Konspiration gewinnen. Es gelingt ihm. Das wird aus Nachkriegsdokumenten deutlich. Denn die beiden Männer überleben Verfolgung und das Kriegsende. Ludwig Bergstresser wird von den US-Amerikanern unmittelbar nach ihrem Einmarsch im April 1945 zum Regierungspräsidenten der südhessischen Provinz Starkenburg mit Sitz in Darmstadt bestimmt. Er schreibt kurz nach der Befreiung vom Nationalsozialismus einen sogenannten Persilschein für das Dortmunder NSDAP-Mitglied Paul Hermann Mertes. Der Präsident der deutschen Regierung für die Provinz Starkenburg, Darmstadt, den 17.06.45. Herr Dr. Mertes, bisher Syndikus an der Gauwirtschaftskammer Westfalen-Süd in Dortmund, ist mir seit sehr langen Jahren bekannt. Er hat in den Jahren 1932-33 bei mir in Frankfurt studiert und das Thema seiner Doktorarbeit, Dortmund in der Revolution von 1848-49, ist von mir gestellt. Ich kenne die politische Einstellung von Herrn Dr. Mertes seit dieser Zeit und weiß, dass sie sich nicht geändert hat. Im Jahr 1940 stand Herr Dr. Mertes vor der Frage, dass er entweder zum Heere eingezogen wurde oder in die Partei eintreten musste. Denn an diese Bedingung wurde die Unabkömmlichkeitsstellung des Herrn Dr. Mertes geknüpft. Er entschied sich für die Partei, da er lieber einiges Geld opfern, als für den Hitlerismus mit der Waffe kämpfen wollte. Herr Dr. Mertes ist absolut vertrauenswürdig und erschien mir immer so. Ich habe ihn über meine Verbindungen mit Herrn Leuschner und die bevorstehenden Aktionen ins Bild gesetzt und damals zur Mitarbeit aufgefordert, die er auch zusagte. Professor Dr. Bergstresser, Präsident. Welche Rolle der Dortmunder Paul Hermann Mertes genau nach einem geglückten Umsturz nach dem 20. Juli 1944 hätte übernehmen sollen, ist bisher nicht bekannt. Wenn Deutschland in diesem Kriege siegt, dann ist Deutschland verloren. Dann ist die Welt verloren. Ich weiß. Es gibt keine Rettung. Einen Weg gibt's, den schwersten. Wir müssen selbst ein Ende suchen, mit allen Mitteln. Auch wenn es das eigene Blut kostet. Im Vorwort zu seinem Kriegstagebuch 1939 bis 1945 macht Ludwig Bergstresser deutlich, dass bereits das Schreiben und das Sichern der Notizhefte, in denen er seine zunächst handschriftlichen Beobachtungen festhält, ein äußerst konspirativer Akt ist. Der Verfasser wurde infolge des steigenden Terrors immer vorsichtiger. Er war politisch gefährdet. Er hat deswegen jedes vollgeschriebene Heft sofort einem Freunde geschickt. Er hat das Heft, in das er eintrug, zeitweise im Keller verborgen und nur stundenweise herausgeholt. Er hat auch einzelne Eintragungen, so die nach dem Attentat vom 20. Juli, bewusst doppeldeutig geschrieben, um eventuell ein Alibi zu haben. Doppeldeutig ist die Denkschrift Wiederherstellung, die Bergstresser in Ostwestfalen als eigenständigen Text verfasst, allerdings nicht. Der Autor weiß, wenn das, was er da formuliert, den Nationalsozialisten in die Hände fällt und auf ihn zurückgeführt werden kann, bedeutet dies für ihn das Todesurteil. Dennoch behält Bergstresser einen Durchschlag dieser Denkschrift, die er, wie er sich erinnert, mitten im Krieg verfasst hat, vermutlich 1942, nachdem er im Sommer mit der Familie in Steinhagen gewesen war. Steinhagen liegt bei Bielefeld. Dort lebt der ehemalige sozialdemokratische Innenminister der Weimarer Republik, Karl Severing. Auch er gehört während des Nationalsozialismus zu den engen Vertrauten Wilhelm Leuschners. Bergstresser übergibt deshalb Severing ohne Zögern seine brisante Wiederherstellungsdenkschrift, die konkrete Ideen für Leuschners Umsturzpläne beinhaltet. Es ist eines von drei Grundsatzpapieren, die Bergstresser für die Konspiration erstellt. Zwei weitere beschäftigen sich mit Reformplänen für Schulen und Hochschulen für die Zeit nach dem Umsturz. Einige Eckpunkte der Steinhagener Schrift fließen zumindest auf ziviler Seite unmittelbar in die Planungen für den 20. Juli 1944 ein. Theoretisch kann man sich zwei Formen des Umbruchs vorstellen. Die eine, indem staatliche Organe, Heer, Polizei, in Erkenntnis der tatsächlichen Lage von sich aus den Umsturz machen, also eine Art Staatsstreich, das wäre die organische, also die wesentlich bessere Art der Veränderung. Einerlei, ob sie aus der Initiative dieser Staatsorgane selbst hervorginge oder diese durch ein Gremium angesehener Männer dazu veranlasst und von diesem in Vollzug gedeckt würde. Die andere Möglichkeit, die Bergstresser 1942 sieht, ist die einer Revolte oder Revolution. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde diese ausgehen von Truppen, die davor stehen, in den Kampf geworfen zu werden, die dies als aussichtslos, darum zwecklos ansehen und sich weigern. Um in diesem Moment Regellosigkeit zu vermeiden, schlägt Bergstresser eine staatliche Auffangorganisation vor. Dabei wird davon auszugehen sein, dass es zwei Organismen gibt, die in der zu allgemeinem Brei durch das bisherige System zermürbten Masse noch vorhanden bzw. erweckbar sind. Die katholische Kirche und die Gewerkschaften. Beide Organisationen seien ohne Zweifel Gegner der Willkür, glaubt Bergstresser. Es würden sich in den meisten Orten Personen aus diesen Kreisen finden, die bereit seien, den Umsturz mitzutragen. Ist denn kein anderer Weg, um Deutschland zu befreien? Wissen Sie einen anderen? Wenn ich ihn wüsste, dann wüssten ihn Millionen. Das ist es. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen selbst ein Ende machen. Nur dann können wir gereinigt auferstehen. Sagen Sie mir alles, Oderbruch. Helfen Sie mir, es zu verstehen. Ludwig Bergstresser plant den Übergang von der lokalen Ebene her. Ein örtliches politisches Komitee aus, wie er sagt, normal höchstens 6 Personen, müsse unmittelbar nach dem Umsturz einen Aufruf zu Ruhe und Ordnung erlassen und die wichtigsten Ämter, die Kommunalämter mit ihren Werken, Eisenbahn, Justiz, Verwaltung, vorläufig besetzen. Vielleicht nicht aus den eigenen Reihen, schlägt Bergstresser vor, sondern durch geeignete, einwandfreie Fachleute. Sobald es gelungen sei, eine Ortschaft oder eine Stadt so weit zu reorganisieren, dass ein geregeltes, von Zwischenfällen der Gewaltanwendung freies Leben wieder läuft, soll die Bevölkerung zu der Verwaltung herbeigezogen werden. Zunächst dadurch, dass neben dem Bürgermeister ein Stadtrat gestellt wird, der im Zusammenwirken von Bürgermeister und Komitee bestellt wird. Der erste Schritt zur Wiederherstellung parlamentarischer Verhältnisse würde darin bestehen, dass diese Körperschaft öffentlich tagt und über ihre Sitzungen öffentlich berichtet wird. Im nächsten Schritt könnten dann auch Landkreisvertretungen gewählt werden. Als wählbar dürften laut Bergstresser alle in dem Gebiet wohnenden Personen zu bezeichnen sein, mit Ausnahme derer, die der NSDAP als Mitglieder angehört haben. Sie sind für längere Zeit von dem aktiven und passiven Wahlrecht auszuschließen. Nachfolgend seien, entsprechende Körperschaften für Regierungsbezirke, Provinzen und Gaue zu bilden. Dabei sei darauf zu achten, so Bergstresser, dass man sich nicht mechanisch an die altüberkommenen Einteilungen halte, denn dann bestünde die Gefahr, mahnt Bergstresser, partikularistische Strömungen zu stützen, die sich als Gegenwirkung gegen den Zentralismus des letzten Jahrzehnts geltend machen werden. Man wird fallweise vorgehen müssen, also zum Beispiel Franken und Bayern trennen, die Pfalz etwa mit dem Saargebiet vereinigen. Ludwig Bergstresser diskutiert in seiner Denkschrift für Leuschner auch Verfassungsfragen und mögliche Staatsformen nach Hitler. Eine parlamentarische Monarchie sieht er 1942 nicht am Horizont. Die Familie Hohenzollern komme nicht in Betracht. Einmal habe sie sich durch Verbindung mit der Diktatur entwürdigt, dann entbehre sie vollständig der Zuverlässigkeit. Es sei nach ihrer Tradition nicht anzunehmen, dass sie sich loyal in die Rolle rein parlamentarischer Herrschaft fügen würde. Friedrich Wilhelm III. Gab ein Verfassungsversprechen und brach es. Friedrich Wilhelm IV. Gab eine Verfassung, beschwor sie und brach sie. Wilhelm II. Hat Staatsstreichpläne eigentlich dem Herzen nach nie aufgegeben. Von den anderen Familien käme aus Sicht Bergstressers eigentlich nur die bayerische in Betracht, von der zu erwarten wäre, dass sie sich nicht auf die, so wörtlich, exklusive Schicht der Krautjunker und des Militärs würde stützen wollen. Den anderen Häusern fehle das gesellschaftliche Ansehen, das für eine Herrscherfamilie unentbehrlich sei. Unter dem Strich kommt Bergstresser 1942 zu dem Ergebnis, dass nach dem Umsturz eine Republik mit einem Präsidenten wie in Weimar wahrscheinlicher sein wird. Wie kamen Sie dazu? Was hat Sie gepackt? Was jeden packen müsste. Scham. Weichen Sie mir nicht aus, Oderbruch. Speisen Sie mich nicht ab mit einem Wort. Sagen Sie mir alles. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Kein persönlicher Grund, keine menschliche Erklärung. Mir starb kein Bruder im KZ, ich liebte keine Jüdin. Kein Freund wurde mir aus dem Land gejagt. Doch eines Tages habe ich mich geschämt, dass ich ein Deutscher bin. Seitdem kann ich nicht mehr ruhen, bis es zu Ende ist. Ludwig Bergstresser vermeidet es in seinen Tagebucheintragungen während der NS-Zeit, die Oppositionellen, die er trifft, mit ihrem Klarnamen zu nennen. So ist der Ex-Innenminister Karl Severing der Freund aus Bielefeld, während Wilhelm Leuschner der Hauptbeteiligte genannt wird. Nach dem Krieg führende hessische Politiker wie Christian Stock und Heinrich Zinkann waren der Zigarrenmann oder der Kaffeemann. Bergstresser selbst trägt den Tarnnamen Dr. Pampel. Emil Henk, der Widerstandskämpfer aus Heidelberg im damaligen Südwestfunk, einige Jahre nach der Befreiung. Für die entscheidenden Männer war es klar, dass sie ohne den Rückhalt der Massen des Volkes nicht handeln können. Also ein Umsturz konnte nie auf Berlin beschränkt sein, sondern es musste sehr bald der Tag kommen, wo draußen, sagen wir mal, in der Provinz der Anschluss an die Vorgänge in Berlin vollzogen werden musste. Man hat das so gemacht, dass zunächst ganz wenige Menschen in Frankfurt, in Mainz und so weiter, als Vertrauensleute festgelegt wurden. Und diese Vertrauensleute haben kurz vor Beginn des Attentats oder vor dem Attentat ein Alarmzeichen bekommen. Doch nur wenige Zivilisten kennen die Detailplanung des Tages X. Das Attentat auf Hitler ist Sache der Militärs. Der zivile Teil der Konspiration hält sich bereit für den Moment, in dem anschließend Polizeistationen und Verwaltungsgebäude übernommen werden sollen. Die Leuschner-Leute wissen Mitte Juli 1944 nur, dass es bald losgehen kann. Einige rechnen aber erst mit einem August-Termin. Und hier in diesem Gebiet hatte jeder Vertrauensmann in den Orten draußen die Aufgabe, 10 Menschen an sich heranzubringen, damit eben auch draußen im weiten Land die Resonanz des Attentats möglich sei. Das heißt, man musste also, wie ich damals sagte, die Pfähle tiefer in die Masse heruntersenken, damit nun der Augenblick kommt, wo die Massen mobilisiert werden. Ohne die Mitwirkung der Massen kann man keinen Umsturz machen. Das Problem in der Diktatur ist immer dies, dass man an die Masse nicht herankommt. In dem Augenblick des Umsturzes kann man es dann über diese Vertrauensleute versuchen. Und das war hier in diesem Raum außerordentlich weit durchgebildet. Man kann sagen, fast in jedem Ort waren Vertrauensleute da. Das waren die alten Gesinnungsfreunde, die eben das Ideal des menschlichen Lebens in Freiheit nicht vergessen hatten. Und diese wurden dann in Tätigkeit gesetzt. Wie viele? Ich weiß es nicht. Wir haben keine Mittel, sie zu zählen. Wir werden weniger statt mehr. Viele verschwinden, die nicht wiederkommen. Die beiden Männer, die heute vor Ihnen standen, ich hatte sie nie zuvor gesehen. Sie kannten mich nicht. Aber ich wusste, sie gehören zu uns. Aber ihr kennt doch die Namen. Unsere Namen haben wir vergessen. Da waren solche dabei mit jahrhundertealtem Wappenglanz, andere, die nur auf Lohnzetteln stehen. Das zählt nicht mehr. Was ist die Losung? Zerstörung. Eine bittere Losung. Die einzige, die uns bleibt. Zurück ins Elsass. Es sind nur noch wenige Tage bis zum 20. Juli 1944. Neben den Treffen mit politischen Weggefährten wie Marie-Elisabeth Lüders und Ludwig Metzger hat Bergstresser noch ein anderes Motiv, warum er am 16. Juli 1944 auf der Parkbank in Colmar sitzt. Er beobachtet. Er redet mit Leuten und schreibt auf, was sie ihm erzählen. Was sie über die deutsche Besatzungsmacht denken, wie sie den Kriegsverlauf einschätzen, ob sie möglicherweise sogar bereit sind zur Auflehnung gegen das Naziregime. Immer wenn er in den vergangenen Monaten ins Elsass gereist ist, hat er wie ein Kriegsreporter Notizen gemacht. In einem Tagebuch, das er gut versteckt. Er will es veröffentlichen, wenn die Nazis besiegt sind. 11.10.43. Man mag reden, mit wem man will. Überall merkt man die Verärgerung und die Verbitterung über die Verhältnisse. Ich sprach heute Morgen mit der Frau eines Waldarbeiters in Z. Sie erzählte, dass die Prozession, die alljährlich da stattfindet, verboten wurde. Trotzdem fand der Gottesdienst in der Waldkapelle statt und es waren 400 Menschen da. Sehr viel Gestapo und sogar Spitzel. Einer redete den Pfarrer im Dialekt der Welschen an, worauf dieser natürlich eine französische Antwort gab und ebenso natürlich deshalb ins Konzentrationslager Schirmeck kam. Auch wurde mir in der alten Heimat vom Mann der Marie, Gastwirt und Bäcker Gsell, Kaisersberg, erzählt, dass den Pfarrern in den welschen Orten verboten ist, Französisch zu predigen. Sie müssen es Deutsch tun, und die Leute schlafen ein, da sie kein Wort verstehen. Die Nonnen in Siegoldsheim, Sacré-Cœur, sind vertrieben worden. Ihre Niederlassung ist eine Mädchenerziehungsanstalt der Nazis geworden. Selbstverständlich zieht das nur üble Folgen nach sich. Der Mann der Marie hat mir erzählt, dass hier alles davon überzeugt ist, dass der Krieg für die Schwove... Gemeint sind die Schwaben. Sie stehen stellvertretend für alle Deutschen. Schlecht ausgeht. Und dass viele schon die Trikolore besitzen, zum freudigen Empfang, obwohl sie alle an sich am liebsten ein selbstständiger Staat würden. Alles hofft, dass es bald zu Ende geht. In Colmar hat man von allen Leuten verlangt, dass sie ihre französischen Bücher abgeben. Mein Freund hat, wie er sagt, einige 100 Bücher abgegeben und erzählt, dass einige Möbelwagen voll auf dem Marktplatz verbrannt worden seien. Wenn dieses Pack nur einiges Verständnis für Kulturwerte hätte, so wären diese Bücher wenigstens an deutsche Bibliotheken abgeliefert worden. Es sei für ihn interessant gewesen, so Bergstresser, am Stammtisch des Freundes zu sehen, wie freundlich man mir begegnete, da ich Elsässisch sprach, und wie sehr man sich freute, als Konstantin erzählte und ich bestätigte, dass ich immer gegen die Nazis gestanden habe. Genau dasselbe war bei Oberlin in Saint-Gilles der Fall. wo überdies die Abneigung dadurch wächst, dass der eine Sohn nun bald zum Militär soll. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Einen weiteren Grund gibt es für Bergstressers Reisen aus dem Deutschen Reich ins benachbarte Elsass mitten im Krieg. Das alltägliche Leben ist hier ein wenig leichter als in Darmstadt. Die Menschen sind nicht ganz so deprimiert und aggressiv wie auf der deutschen Seite des Rheins. Es gibt manchmal auch mehr zu essen und an Wein fehlt es, auch in der Mangelökonomie des fortgeschrittenen Krieges, selten. Auch Marie-Elisabeth Lüders, die als Evakuierte womöglich über die alten Kontakte Bergstressers in die Gemeinde Winzenheim bei Colmar geraten ist, empfindet das so. Als sie aus dem Elsass abreisen muss, weil die Front nahe rückt, schreibt sie am 17.10.44 an Bergstresser, dass sie wegen der nahenden Front nicht mehr nach Winzenheim kommt. Ach, wär ich doch noch im Elsass. Es war so schön. Aber jetzt darf man nur noch bis Colmar fahren. Schon früher trifft Ludwig Bergstresser auf der Rückreise von einem mehrmonatigen Aufenthalt in England im Elsass eine Gruppe, die dort kritische Flugblätter zum Hitler-Deutschland produziert. Bergstresser arbeitet dann mit dieser Gruppe einige Jahre lang bis zum Mai 1939 zusammen, reist mehrfach in Deutschland für sie und berichtet über seine Erfahrungen und Eindrücke auf weiteren Reisen nach England und Frankreich. Ähnliche Auslandsreisen im Auftrag des Widerstands übernimmt auch die christliche Gewerkschafterin Elfriede Nebgen etwa 1937 in Österreich, um Kontakt zu den dortigen Gewerkschaftern aufzunehmen. Die Verhältnisse in Österreich spitzten sich zu. Kaiser selbst war ohne Pass, so wurde ich nach Rücksprache mit den übrigen Freunden beauftragt, nach Wien zu fahren. Das Wien jenes Spätsommers 1937 ist mir unvergesslich geblieben. Unbegreiflich schien es mir, gerade in Wien, so oft den verhassten Gruß Heil Hitler hören zu müssen. Doppelt unbegreiflich, als ja in Berlin im Gebrauch dieses Grußes weitestgehend Zurückhaltung geübt wurde, ob man nun in ein Restaurant oder in ein Geschäft kam. Das war in Wien anders. Es muss das um der geschichtlichen Wahrheit willen gesagt werden, damit der überwältigende Jubel beim späteren Einzug Hitlers in Wien verständlich wird, der ja nun einmal nicht wegzuleugnen ist. Später reist Elfriede Nebgen noch einmal mehrmals in das nun nationalsozialistische Wien. Sie versucht, etwas über verhaftete Freundinnen und Freunde aus dortigen Gewerkschaften zu erfahren. Zeitweise trifft sie auch ausländische Gewerkschafter in der neutralen Schweiz. Dorthin fährt sie über Mailand, um bei etwaigen Verhören durch die Gestapo die Spuren ihrer konspirativen Reiserouten zu verwischen. Elfriede Nebgen und Jakob Kaiser überleben die Verfolgungswelle nach dem 20. Juli 1944 knapp in Verstecken in Berlin und Umgebung. Bergstresser und seine Familie überstehen alles in einem einsam gelegenen Gasthof im Odenwald. Das dortige Radio ist die wohl wichtigste Verbindung des Leuschnermannes zur Außenwelt. Nach mehr als 5 Monaten im Odenwald erfährt Ludwig Bergstresser Ende März 1945 im Hörfunk, die Amerikaner seien in der Nähe von Darmstadt über den Rhein gegangen. Bereits am nächsten Morgen bricht Bergstresser auf, weil er sich sagt, dass er nun nicht mehr in das kleine Nest im Odenwald, sondern an ein größeres politisches Zentrum gehöre. Bergstresser wird für die SPD im Parlamentarischen Rat einer der Väter des Grundgesetzes. Mit seinen Forschungen zum Leuschner Widerstandsnetz in den 1950er Jahren trägt er wesentlich zur Bewertung des Widerstands in der Bundesrepublik bei. Sein Mitkonspirateur Emil Henk formuliert eine solche Sicht bereits 1961. Das Attentat des 20. Juli ist heute kein erratischer Block einer unbewältigten Vergangenheit mehr. Es steht mitten in der Auseinandersetzung im Volk, in der Intelligenzschicht und vor allen Dingen vom politischen her zweifelt niemand mehr, dass der 20. Juli einer der wichtigsten Aktivposten des deutschen Volkes geworden ist. Da sind wir den Toten schuldig, dass wir sie nicht vergessen. Wir sind ihnen schuldig, dass ihre Tat bleibt, aufgehellt und erforscht. Wir sind ihnen schuldig, dass der 20. Juli im wahren Sinne des Wortes in die Geschichte eingeht, jedem bekannt und von jedem begriffen. Sagen Sie mir noch eines, Bodebruch. Was ist es, das ihr mehr liebt als euch selbst? Woran glaubt? Worauf hofft ihr? Ist es des Himmels Gnade? Ist es das Recht auf Erden? Es ist das ewige Recht. Was ist das? Das ewige Recht. Recht ist das unerbittlich waltende Gesetz, dem Geist, Natur und Leben unterworfen sind. Wenn es erfüllt wird, heißt es Freiheit. Man sinkt nicht in Katakomben, die aber nach uns kommen. Die werden ihre eigenen Lieder haben. Was für Lieder? Neue Lieder, menschliche Lieder, göttliche Lieder. Ich danke Ihnen. Ich weiß jetzt genug. Versuchter Umsturz. Die lange Nacht zum 20. Juli 1944. Von Ludger Fittkau. Es sprachen Anja Leis, Thomas Krause, Wolfgang Rüther und Manuela Alfons. Ton und Technik Christoph Bette. Regie Sabine Fringes. Redaktion Hans-Dieter Heimendall. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Erich Kästner, dessen Kinderbücher mit Emil, Pünktchen oder Anton, aber auch dessen Gedichtzeilen wie »Fünf Klöße steckten noch im Schlund«, »Das war natürlich ungesund« oder »Es gibt nichts Gutes, außer man tut es«, für viele Menschen zur kulturellen Hausapotheke gehören. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.